Okay, ich werde einfach nirgendwo hingehen. Ich werde einfach alles. Das Licht leuchtet. Ja. Echt? Oh, wow. Ganz schön. Ich nicht, danke. Hallo. Und herzlich willkommen an alle Zuschauer. Falls ihr das Explore the Pack mit mir gesehen habt, werdet ihr euch jetzt wundern und sagen, hey, ich dachte, ich hätte eine Petition gestartet, dass dieser Typ nie wieder in diesem zentralen Bildschirm sitzt. Ich habe die Petition verbrannt. Und so sind wir wieder hier. Wir sind traurig verkünden zu müssen, dass Leon leider heute krank zu Hause liegt. Deshalb werden wir die Story, auf die ihr euch alle gefreut habt, leider heute nicht weiterspielen können. Dafür eine andere. Wir machen heute einen kleinen One-Shot, einen Ausflug in eine etwas andere Welt, einem etwas anderen Thema und gucken, wie sich die neuen Charaktere hier dort schlagen werden. Justus, haben wir noch Announcements? Ja, so ein bisschen. Erstmal fordere ich euch hiermit wieder dazu auf, über Amazon Prime euer Twitch Prime-Abo zu erneuern. Ihr könnt uns gratis abonnieren. Es müsste oben einen Knopf geben. Am Anfang des Streams gibt es eine kleine Krone, die ich da eingebaut habe. Da könnt ihr einfach draufklicken und so euer Twitch Prime-Abo erneuern. Das kostet nichts. Würde uns aber weiterhelfen, was super ist. Dann könnt ihr auch in 3 Wochen inzwischen dieses wunderbare Dice Tray gewinnen, das wir wieder verlosen werden im April. Das letzte ist an Atrocissos gegangen. Ja. Und wurde es schon angeliefert? Nein, aber wir haben Kontakt aufgenommen. Wundervoll. Und Anfang dieser Woche, ehrlich gesagt, heute ist ja Sonntag, habe ich mich sehr gefreut. Da haben wir von Hauke Horreis, dem Leadsänger von Oatwill, ist eine Band, mit der wir sehr befreundet sind, von der ich auch schon ein paar Musikvideos gemacht habe und das DSA1 geschickt. Hier nochmal ein großes Danke und Shoutout. Oatwill seht ihr auch in dem Unsere Freunde-Button ganz unten, wenn ihr euch die Mucke mal anhören wollt. Die ist ziemlich cool. Ziemlich guter deutscher Pop. Kann man super hören. Schaut mal rein, vielleicht gefällt es euch ja. Und sonst, morgen machen wir eine kleine Aufzeichnung von euch. Für euch, meine ich, nicht von euch, für euch. Mit der wir euch bald überraschen werden. Und sonst gibt es nichts Neues. Ich freue mich auf den One-Shot. Sonst noch irgendjemand irgendwas, was er loswerden möchte? Hi. Deine braune okay. Freundin. Damit starten wir in die heutige Runde von Explorers Pack. Rollt das Intro. Yeah! In einer Welt voller Krieg und Unterdrückung, voller Intrigen und Verschwörungen, schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. In dieser Welt gibt es nur eine Hoffnung. Ablenkung. Und so flüchten sich 6 mutige Seelen in eine andere Welt, gefüllt mit Krieg und Unterdrückung. Eine Welt voller Intrigen und Verschwörungen, voll schattenhafter Organisationen und wahnsinniger Tyrannen, wo ein schmerzvoller Tod hinter jeder Ecke lauert. Und mit Drachen und Schwertern. Explorers Pack, seid dabei. Hier. Okay, willkommen zurück. Und dann wollen wir gar nicht mehr viel Zeit verschwenden und einmal das Setting des heutigen Abends für euch darlegen. Natürlich auch für euch Spieler. Vorher wollt ihr euch alle nochmal einmal vorstellen. Gern. Dann fange ich einfach an. Hallo, mein Name ist Justus Beckmann, ich bin 37 Jahre alt und spiele heute Abend Ushepti, den... Ja, der Name, das Lachen wird euch noch vergehen. Ein Warforged Necromancy Wizard. Nähere Beschreibung kommt, glaube ich, später noch. Hallo, ich bin Henrik Müller, ich bin 26 Jahre alt und spiele heute Fifi Trix, den Yuan Ti Phoenix Sorcerer. Kann man sich das vorstellen? Eine Art schlangenähnlichen Menschen, der ganz viel voll macht. Aber dazu später auch mehr. Hi, Julian. Ich bin Julian Harder und ich spiele heute den Halborg-Fighter Turok, der eine sehr steile Karriere bisher hingelegt hat. Angefangen als Gladiator, hochgearbeitet zum Räuber und jetzt mittlerweile ist er bei den Söldnern angekommen. ich bin gespannt, was heute so laufen wird hier. Ja, moin, ich bin Brian Sommer und ich spiele heute Zestis, den schwarzgeschuppten Dragonborn Deepstalker Ranger. Wir sind alle solche Edgelords, ey. Aber das passt. Für die heutige Runde passt das doch sehr gut. Also gut. Wir befinden uns in Varia. Nun, zumindest war dies der Name, der dieser Welt als erstes vor vielen Jahrtausenden von den Elfen gegeben wurde. Über die Jahre gaben ihr Völker viele Namen, die in unzähligen Sprachen mal länger, mal kürzer von Bedeutung waren. Die alten Zwerge nannten sie Islav, was so viel wie erster Stein bedeutet, und die Halblinge Duvem, eine Bezeichnung, die gleichzeitig das Wort für Haus und Heimat bildet. Auch wenn der Name in unzähligen Sprachen widerhallt, meinen sie doch alle dasselbe. Sie alle bezeichnen die Kontinente, Meere, Flure und Wiesen, auf denen sie leben. Von der nördlichen Eisweite, in der Blizzards und extreme Kälte an der Tagesordnung sind und nur die hartgesottensten Wesen residieren. Bis Eles Elen, dem Kontinent der Wald- und Hochelfen, der in südlicheren, angenehmeren Gewässern liegt. Von den schroffen Klippen Askaviks, in denen die Anwohner noch lieber Jagd auf andere Schiffe machen, als Handel zu betreiben. Zu der sagenumwobenen Hochkultur des Laofeng-Archipels, das schon lange seine orientalischen Bauten vor den Augen der Welt versteckt. Heute widmen wir uns jedoch nicht diesen Orten, sondern richten unsere Augen auf Atron, den Kontinent, der schon seit langer Zeit als Wiege der meisten signifikanten Ereignisse der Welt bekannt ist. Im Süden, die freien Lande, Stadtstaaten ohne wirkliche Regierung, nur geeint in den Geschäften, die die zwielichtigen Untergrundherren, die die Straßen kontrollieren, verabschieden. In der Mitte die Genua-Wüste, so heiß wie die Sonne selbst und ebenso erbarmungslos. Und weit oben, die Nordlande, ein Bund aus mehreren Königreichen, Demokratien und anderen Staatssystemen. Eins dieser Königreiche ist Jupria. Entstanden aus der Einigung von Valand und Windlin vor 300 Jahren. Geplagt von denselben Problemen, die jedes der Nordlande hat. Jupria hat seine Lichten und seine Schattenseiten. Und heute werden wir eine dieser beleuchten. Eure Gruppe reist bereits seit einigen Monaten zusammen. Anfangs nur ein loser Zusammenschluss, um den Gefahren der nächtlichen Wege zu entgehen, habt ihr bald Gefallen aneinander und an euren Fähigkeiten gefunden. Auch wenn euer Zusammenschluss in seinen Grundfesten zweckmäßig ist, wisst ihr, was ihr aneinander und euren Talenten habt. Euer letzter Auftrag ist schon eine Weile her, und auch wenn 3 Silberstücke pro Goblinkopf nicht besonders viel sind, lässt es sich momentan noch ganz gut damit leben. Ihr befindet euch im Silbernen Esel, einer kleinen Taverne am Wegesrand des Witwenpfades, einer langen Straße, die die Städte Velkra und Dirna, euer Ziel, verbinden. Unweit von euch liegt das Velbertal, die massive Erdkuhle, in der der alte Wald von Erkor steht. Hat euch zwar Schutz vor der Witterung geboten, doch auch mit den Gefahren nicht gegeizt. Und so seid ihr froh, endlich ein Dach über dem Kopf zu haben und eure Wunden lecken zu können. Außer euch sind noch 2 weitere Reisende in der Taverne. Der Raum ist simpel eingerichtet, Schemel sind an die Tische geschoben und hinter dem Tresen steht Per, der Sohn des Wirtes. Seh, den wir in einem großen großen Kessel fast, mit diesem enorm langen Holzstab rührt und davon wohlriechender Dampf aufsteigt, während der Regen gegen die dünnen Fenster peitscht. Jetzt dürft ihr euch bitte einmal beschreiben. Fangen wir doch wieder bei Justus an. Oshepti ist ein etwa 2,10 Meter großer, merkwürdig schmal und einigermaßen grazil gebauter Warforged. Das heißt, ein Konstrukt einer Mischung aus Holz, Metall und Leder. Schwarz mit goldenen Kantverzierungen und 2 relativ seelenlos blickenden urglasgroßen Augen. Das Einzige, was sich an ihm bewegt momentan, ist eine kleine Tarantel, die ab und zu über Schulter- und Brustbereich krabbelt. Okay. Ja, Fifitrix ist... ich wollte ihn zuerst Tinder nennen, but I didn't. Ist ein 81 Meter großer... 81 Meter? Nein. 81? Ja, der ist großer Kerl, der durch eine anmutig wirkende Seidenrobe gekleidet ist. Die Yuan-Ti sind sehr schlangenartige gewesen, Das heißt, sie haben auch Züge von Schlangen. Das sieht man an Fifitrix an seinen schlangenähnlichen Augen, die gelb-orange gleißend. Und hier und dort sind seine Arme mit statt Haut mit Schlangenschuppen versehen. Die Zunge allerdings hat er von einem Menschen. Die ist nicht gespalten. Außer wenn er redet. Alles klar. Ich bin ein Halborg, ca. 2,10 Meter auch groß, vielleicht ein Tick kleiner als würde ich sagen. Sehr breit gebaut. Hat ja eher orkische Züge als menschliche Züge, etwas größere Haue, als man das von einem Halborg gewohnt ist. Die Seiten seines Kopfes kahl rasiert. In der Mitte ein kurzer Irokese aufgestellt. Vielleicht so ungefähr so hoch. Trägt. trägt eine schwarze Rüstung. Also eigentlich schwarze Leder. Nein, schwarze Lederteile. Und halt ein Kettenhemd drüber. Entschuldigung, wir sind alles gut. Außerdem, das Beste kommt ja noch. mein Maul ist kein richtiger Maul. Es ist der Schienbeinknochen eines Hügelriesen, der mit Stahlplatten beschlagen ist. Ja. Ja, Cestis ist ein etwa 1,70 großer Dragonborn und damit kleiner als die normalen Dragonborns. Er ist ziemlich schlank, hat durchgehend schwarze Schuppen, die man irgendwie nur erkennen kann unter so einem lilanen Schimmer, der sich im Schein des Feuers zeigt. Er trägt eine dunkle Lederrüstung und führt einen Langbogen bei sich. Und das Einzige, was man an ihm so wirklich herausstechend erkennen kann, sind seine fast durchgehend weißen Augen mit den schwarzen Reptilienpupillen. Okay. Und so sitzt ihr an einem der Tische, bisschen weiter im hinteren Teil der Taverne. Mal wieder, wie gesagt, das Geräusch von dem Regen, der gegen die Fenster peitscht, als jetzt Per sieht, wie er aufhört, in den großen Kessel zu rühren, Stab da drin lässt, hinter der Theke vorkommt und sich mit seinen hochgekrempelten Ärmeln vorne so ein bisschen auf den Tisch stützt bei euch. Guckt euch an, der Mann hat dunkelbraune, bisschen längere Haare, bisschen fahles, relativ schmales Gesicht, einfache Laienkleidung an. Guckt so in die Runde und merkt so von dem Moment, wo ihr das Etablissement betreten habt. Wir bekommen schon öfter ein bisschen schräge Blicke, aber er scheint relativ schnell damit klargekommen zu sein und steht jetzt am Rande des Tisches und lehnt sich so ein bisschen nach vorne. Na? Was willst du? Sitzt dir bequem? Durchaus. Ist gleich mal fertig? Perfekt, ja. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Nicht nur Dreck. Und er guckt so ein bisschen auf die enorme Schlamm- und Wasserspur, die aus dem Regen an tropfenden Mänteln und Stiefeln hinterlassen wurde auf dem Weg dahin. Seid dankbar, dass wir hier unser Gold lassen. Oder bei euch eher unser Silber. Hey, alles entspannt. Alles entspannt. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Nicht da draußen. Also, Gulasch ist bald fertig. Ja, vielleicht noch so 5 Minuten. Ansonsten habe ich noch ein paar Laibe Brot da. Wie sieht es sonst mit Schinken aus? Mit dir Schinken? Brot und Gulasch ist perfekt. Gut, ich denke, ein paar Äpfel lassen sich auch noch auftreiben. Lieferung Schnaps verzögert sich durch das Unwetter. Aber falls ihr was trinken wollt, wir hätten Dunkelbier, bisschen Welberwasser noch. Habt ihr auch Met? Kein Met, leider. Dann nichts für mich. Also gut. Mache ich euch ein paar Schüsseln Gulasch fertig, ja? Schön. Ihr esst? Wenn die anderen sich dadurch wohler fühlen, kann ich essen. Okay, super. Gebt mir noch ein Sekündchen, ich bin gleich wieder bei euch. Und seid ihr wieder so still? Dreht sich um, legt sich wieder hinter den Tresen, holt jetzt aus einem der Schränke, aus den Regalen ein paar größere Holzschüsseln raus und fängt an, die einfach in den Kessel zu tunken, so ein bisschen an der Seite abzuwischen mit so einem Lappen und die auf so ein Tablett zu stellen. So ein paar hölzerne Löffel daneben, bricht so einen großen Laib Brot in zwei, legt den auch da drauf und kommt zurück zu eurem Tisch. stellt ihn drauf, nickt euch noch einmal zu und begibt sich wieder hinter die Dick. Ich brauche einen Eimer. Dreht sich um. Frag nicht. Klar, klar, haben wir hier, kein Problem. Geht hinter die Theke, greift einmal nach unten und holt diesen eisenbeschlagenen, das größere Holzeimer raus, stellt den neben dich. Danke. Kein Problem. Gibt sich wieder hinter den Tresen. Du musst das nicht machen. Und es fließt so rechts und links runter. Und alle paar Löffel mache ich hier so eine kleine. Leere ich so eine kleine Lade in den Eimer aus. So. Das ist tatsächlich wesentlich unangenehmer, wenn ihr esst. Das ist nicht normal. Ihr solltet das lassen. Das ist ja widerlich. Ich nehme ihm den Eimer weg. Ich hole. Kann man das noch essen? Ja, also ich würde sagen, er hat halt so einen ganz leichten Touch von Schmieröl, aber ansonsten. GK Utis, ne? Dreh ich ihn einmal zur Seite. Ich riech so an dem Gulasch. Dann nehme ich mir jetzt was von dem Buckel. Dass ihr immer alles kochen müsst. Und hole eine Ration Fleisch raus, okay, die ich noch bei mir habe. Und fange an, das so abzuziehen und immer wieder im Gulasch zu dippen, okay, und roh zu essen. So ein bisschen gerade hauptsächlich vom Fell befreiendes Stückchen Hase raus. Und es ist ab und zu, hört das Knacken von Knochen ab und zu, als er. Ja. Ja, ich finde da Mordecai, meine kleine braune Tafel, okay, natürlich. Ne? Jetzt hätte ich winzige Stückchen Fleisch aus dem Gulasch zerlegt und die Spinne, sie auf seiner Schulter sitzt, sich bereitwillig hochstürzt und anfängt langsam mit ihren Pedipalpen sich in dieses Fleisch zu krallen. Gib mir alle einen Perception-Check. Zehn. 18. Sieben. Sieben. abgelenkt vom Essen oder vom Füttern, gerade nicht die Aufmerksamkeit dafür. Hört einfach nur den peitschenden Regen gegen die Fenster. Du. Das Gefühl für einen Moment in der Ferne, fast eine Art lautes Tröten zu hören. Für so ein, zwei Sekunden anhält, bevor es verstummt. Scheint aber noch relativ weit entfernt zu sein. Trümmer ist wieder. Habt ihr das gespürt? Ich finde auch, dass es ein bisschen zu salzig ist. Aber geht runter. Da war etwas in der Ferne. Wasser? Wahrscheinlich ein Horn oder ähnliches. Bei uns glaube ich nicht, Jürgen. Ist das ungewöhnlich? In dieser Lautstärke? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Also so leise Hörner sind nicht normal. Ich habe es gespürt. Und ich schicke Mordecai mal kurz raus. Ich, okay, würde auch vor die Tür treten. Auch vor die Tür, er soll sich mal umgucken. Du stehst auf, gerade als du dabei bist, rauszugehen, ne? Seht ihr, wie die Spinne für einen Moment die Beine anspannt, bevor sie, wie war dein Name noch gleich, sorry? Cestis mit einem auf den Rücken springt und sich an einem der Ledergurte festhält. Die Spinne jetzt auf seine Schulter krabbelt, du bist die knarzende Tür und direkt schlägt dir der Wind und der peitschende Regen entgegen. Anfängt den Eingangsbereich von der Taverne zu nässen. So rausgehst, deinen Mantel ein bisschen tiefer an dein Gesicht ziehst und die Tür hinter dir schließt. Nur noch von dem Tavernenlicht, das von innen, dieses dumpfe Licht, das nach außen fällt, begleitet. Guckst du in die Dunkelheit raus? Es ist mittlerweile später Abend, die Sonne scheint nicht mehr. Gib mir noch ein Perception Check. 20. Nicht natural. Okay. Guckst in die Ferne. Wartest, bleibst ganz still da. Eine gewisse Zeit passiert nichts. fast 15, 20 Sekunden, bevor du ein weiteres Röhren hörst. Diesmal deutlich näher. Und du spürst, wie der Boden, selbst dieser schlammige Boden, langsam anfängt zum Zittern. Krieg ich auch mit, ne? Ja, gib mir einen Perception-Check für Mordecai. Ja. Ich sag jetzt mal, vielleicht hat er plus 1 auf Perception. Ich habe eine 14 gewürfelt, so. Okay. Ja. Also, sagen wir so, er ist ein Tarantel. Ich nehme an, Taranteln sind diese Art Spinnen, die irgendwie ihre Netze bauen und dann anfangen, so zu fühlen, was da geht. Er merkt auf jeden Fall die Vibration im Boden. Steht er mit dir im Kontakt, irgendwie telepathisch? Ja. Und was ist da draußen? Ich wollte gerade Mordecai sagen, dass er euch nach draußen rufen soll. Mordecai, sie sollen rauskommen. Okay. Ist die Tarantel wieder in deiner Hand. Als du jetzt siehst, wie auf dich zugelaufen, aus dem Regen, eine fast 4 Meter hohe Gestalt bricht. Du siehst einen massiven grauen Rüssel vorne, der durch die Gegend peitscht. Enorm lange, elfenbeinartige Stoßzähne, als ein enormer Elefant auf dich zugerannt kommt. Wildtrötend. Auf dich zuläuft. Gib mir einen Dex-Saving Throw. Wir gehen mal so langsam raus. Ja. Oh, 15. 15. Du es gerade noch schaffst, zur Seite zu springen, als der Elefant frontal durch die Gebäudewand knallt. In das Innere der Taverne. Wir müssen gleich mehr rausgehen. Würfel die Initiative. Oh shit. Hm. Oh je. Ach du Kacke. Da hat wieder einer am Würfel gespielt. Kann ich einen Stift haben? Nimm den. Oder das. Schön. Welche Größe ist ein Elefant? Elefantgröße. Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Large, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Huge. Schade. Kriege ich eine Attack of Opportunity, wenn er vorbeiläuft? Weißt du was? Ja, warum nicht? Nice. Lass uns sehen. Ist ja bei einer Natural 20 geworden. Dex Bonus plus Proficiency Modifier. Ja. Der Stift. Mist, ihr habt nicht zufällig zwei Stifte da drin. Nee, auch nicht. Warte, eine Mangelware. Okay. Kein Spieler, der keine Stifte. Initiative 20 bis 15? 15. 15? Okay. Das ist ja Dex plus Proficiency, ne? Dein Name war es, oder? Ich habe Zahlis. Ushepti. Schreib Justus. Ushepti. 15 bis 10. Ich hab 10. Okay. Okay. Tinder. Fifi-Tricks. Das I kommt zuerst, dann das Y. Fifi-Tricks. Fifi. 10 bis 5. 6. Hier. Ich hab extra Fifi. Fifi. Turok. Turok, genau. Darf ich? Normal. Dex war und Brian, dort. 4. Ich hab das irgendwie dem Schiff. Wie wird dein Name geschrieben? S-E-S und dann this. Says this. And this. This is also sad. Okay. Top of the round. Bekommst du erstmal deine Attack of Opportunity? Ja, ich spring zur Seite, ziehe dabei eins meiner Short Swords und gebe ihm eins ans Bein mit. Danke. Das wäre eine 20, nicht natural. Es trifft, du für deinen Schaden. Das. Oh Gott, das sind 2. Okay. Als dieses enorme graue Monstrum an dir vorbeischlägt, du schaffst zur Seite zu treten, ziehst das Kurzschwert von deiner Seite, rammst es ihm, während er immer noch rennt, Seite, und durch das Momentum, das der Elefant selbst hat, trägt es ihn ein Stück mit und du siehst, wie es diese lange rote Wunde hinterlässt, aus der jetzt Blut strömt. Damit sind wir bei Ushepti. Ich bekomme einen Wisdom Saving Throw, weil ich Course 4 auf ihn spreche. Okay. Gegen 13. Als du den Zauber wirkst, deine Hand zu nach dem Wesen ausstreckst, scheint es keine Wirkung zu haben. Slot ist weg. Ich guck mal in die Richtung, aus der der gekommen ist. Okay. In diesem Moment füllt er fast dieses komplette Loch aus, aber du schaffst es, einen Blick dahinter zu werfen. Scheint nur Dunkelheit zu sein. Du siehst allerdings, als du in die Augen des Wesens guckst, die Pupillen sind unglaublich groß geweitet und du siehst fast rote Adern, die sich in die Augen ziehen. Hm. Damit ist der Elefant dran. Er... Okay. Der ist wohl schon frightened. Rennt auf Turok zu. Und ist jetzt noch da ganz gemütlich und Gulasch. Ich hüpfe irgendwie mal hier hin. Nimmt ihn in den Arm. Ah, ich muss überlegen, ob das 20 Fuß sind. Sieht, wie der Elefant mit stehen geblieben ist, als er durch das Glas gebrochen ist. Dieser Regen aus Holz, Glas und Stein, der jetzt auf dem Boden liegt. Das ist Wesen noch ein weiteres Mal. Fängt auf dich zuzulaufen. Stoßzahn oder Trampler? Stoßzahn. Ah, das ist eine 17. Das trifft? Die. Oh Gott. Okay. Du bekommst... 13 Piercing Damage. Mhm. So, während du immer noch sitzt, dich gerade umdrehst durch das Geräusch, verwirrt guckst und dabei bist, nach deiner Waffe zu greifen, spürst du, wie dem sich von hinten zwischen die Rippen ein enormer Stoßzahn bohrt, der dich mit einem Riss von dem Nacken auf die Füße zieht, bevor du merkst, wie Stoßzahn wieder aus deinem Rücken entfernt wird. Oh shit. Damit ist viel trickst du. Ich begebe mich. So hinter diese Strebe. Ja. Ja. Ja. Okay. Und dann gibt's erstmal ein bisschen. Ich kaste ein Frostbite auf den Elephant. Okay. Ist das ein Save von ihm oder ein Angriff von dir? Das ist ein Constitution Saving Throw, ist das tatsächlich. Constitution Saving Throw. Das ist eine Natural 18. Oh, ja, das reicht. Also eine 21. Muss mal kurz gucken, ich weiß nicht gerade. Ist ein Cantrip? Ja. Dann macht er wahrscheinlich keinen Schaden. Dann als du deine Hand ausstreckst, dich konzentrierst für einen Moment, deine Finger eisig anfangen zu leuchten und ihr seht, wie die nasse Haut des Elefanten für einen Moment überfriert, bevor sich einmal die enorme Beinmuskulatur anspannt und das Eis zur Seite knackend wegbricht. Oh. Damit ist Turok dran. Muss man die Kampfmanöver ansagen, bevor man den Hitroll macht? Ich glaube nicht. Okay. Ich wurde jetzt quasi von dem Elefanten auf den Tisch vor mir gehoben, drehe mich um, schnapp mir den Knochen, der am Tisch lehnt, und versuche so auffällig wie möglich in sein Gesicht zu springen und ihm einfach einen zu verpassen mit meinem Knochen. Gut, würfel an. Das ist eine 18. Das trifft mich, wenn schon. Gerne einen Distracting Strike machen. Okay. Was ist die Funktion? Die Funktion davon ist, dass ich erstmal mein Superiority Die bekomme auf den Damage und der nächste Angriff, der vor meinem nächsten Zug gegen das Monster gerichtet wird, hat Advantage. Okay. So. Das sind einmal 18 Schaden. Bludgeoning. Okay. Du einmal wütend brüllst, schreist, von dem Tisch springst, du hast das Holz unter dir knacken, als du diese enorme Keule nach vorne nimmst und dem Elefanten einmal knack genau vorne auf die Stirn schlägst. Du siehst das Wesen, wie es einmal wütend rumwirbelt, dieser peitschende Rüssel in der Luft und für den Moment aber ein bisschen benommen aussieht, abgelenkt. Damit sind wir bei Cestis. Ich habe vorhin völlig vercheckt. Ich habe als Deepstalker in der ersten Runde zwei Attacken. Okay. Darf ich die jetzt ausführen? Oder? Es ist immer noch die erste Runde. Okay, sehr gut. Oder? Ja, ja, ja, das ist eine Opportunity. Das erste war halt eine Reaction. Okay, dann greife ich zu meinem Longbow, der da an diesem Baumstumpf lehnt. Okay. Hey, Linus ist wieder da! Ja, ich renne zu meinem Longbow, ziehe einen Pfeil und ziele auf eines der Augen. Ja. Welchen Baumstumpf meinst du? Hier in der Mitte steht. Ist das? Ach so, ja. Genau. Die Säule. Genau, ja. Und ja, schieße einen ersten Pfeil ab mit einer 12. Okay. 12 trifft gerade für deinen Schaden. 1d8. 3. Und eine 18. Plus was? Modifier. Okay, das trifft auch. Eine 4 plus Modifier. Ich glaube, es ist tatsächlich nur plus 1 bei dir. Na dann. Die 8 plus 1. Hey, neue Charaktere. 5, was habe ich vorhin gesagt? Eine 3 war das erste. Also 4 und 5. Genau. Okay. Hat er Advantage gehabt? Durch den Distracting Strike? Nee, ich hatte 2 Attacks. Kannst trotzdem für den ersten nochmal würfeln, falls du einen Crit hast. Habe ich nicht. Schade. Okay. Du dich einmal umguckst, versuchst dir einen Überblick über die Lage zu schaffen, zu dem Tragbalken sprintest, dein Bogen von der Seite hängt da ein bisschen angelehnt, auspackst, einen Pfeil auf die Sehne spannst, für einen Moment abwartest, der erste Pfeil fliegt, den zweiten ziehst, durch die Luft, siehst beide schlagen in den Oberschenkel von dem Elefant ein, der für den Moment, weiteres Mal, wütend auf dem Boden tobt, also sich jetzt umdreht und versucht sich ein Bild von der Lage zu machen, damit es Ushepti wieder drin. Ushepti geht hinten so ein bisschen in die Ecke Richtung Regal und Kamin. Okay. Bisschen Abstand zwischen mir und dem Vieh, das ist ja unangenehm hier. Und dann feuere ich einen Ray of Sickness auf den Elefanten ab. Okay. Das ist eine 12. Das trifft gerade. Eine 13 sogar, ja. 2d8. Und ich bekomme einen Constitution Saving Throw, meine ich, sonst ist der gepoisoned. Was okay. Bei dem Elefanten jetzt. Das ist eine 12. Ja, hat nicht geschafft. Okay. 9 Schaden. Okay, nice. Und er ist vergiftet. Was, ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Gepoisoned wie. Dann hat er Disadvantage of Attack Rolls und Ability Checks. Scheiße. Macht er den Saving Throw wieder jede Runde? Oder ist er eine Runde nur ist er, okay. Hat er Disadvantage. Dass du wieder dran bist. Dass du deine Hand ausstreckst, du einmal siehst, wie durch die Gelenke in deinem Arm die Tarantel läuft, sich vorne auf deine Hand setzt, gerade, und anfängt mit diesem widerlichen grünen Nebel überzogen zu werden, bevor ein dürrer Strahl sich durch die Luft in die Seite des Elefanten bohrt. Seht, wie zuerst diese Schnittwunde entsteht, aus der dann für einen Moment dieser widerliche Eiter läuft. Das Elefant schlagen aussieht. Damit ist er dran. Er. Bis zum Ende meines nächsten. Greift nochmal dich an. Mhm. Gerade frontal vor ihm stehst. Mit Disadvantage. Disadvantage, genau. Das war zweimal ein 18. Das trifft. Aua. Oh, shit. Das ist okay. Das kann Turok ab. Das schon du bekommst. Der brennt. Piercing Damage. Das Elefant. Weiteres Mal, als du gerade quasi Keule vor seinem Gesicht stehst, als das Wesen dich fast mit dem Rüssel packt, einen Schritt nach vorne macht, ja, ein weiteres Mal mit diesen enormen Hauern quasi genau in die Rippen, fast gerade nur ein kleines Stückchen an deiner Lunge vorbei, in deinen Körper sticht. Merkst, wie es sich reinbohrt, wo er sich einmal schüttelt, du auf den Tisch geknallt wirst und die Hauer wieder aus der Rüste. Ich würde eigentlich bewusstlos werden. Mhm. Aufgespießt, aber durch mein Orc-Blut schaffe ich es noch gerade, okay. Auf dem Bein zu bleiben. Shit. Als du auf den Tisch geknallt wirst, gerade dieser dunkle Nebel der Bewusstlosigkeit über dich kommt, schaffst du es gerade noch wach zu bleiben. Damit ist Fifi-Trix da. Ich begebe mich hinten zum Kamin. Mhm. Wie heißt der? Ich glaube, Ferocity. Und dann gibt's einen wilden Firebolt von mir. Konzentrierst dich, Feuer brennt über deiner Hand, sich dieser kleine Ball formt und du ihn nach vorne fliegen lässt. Das ist eine 16. 16, das trifft für deinen Schaden. Da ist er. Oh. Das ist eine 7. 7, okay. Gut. Einmal an die Seite von dem Elefanten schlägt, ihr seht den Dampf, der aufsteigt, als die regennasse Haut anfängt, an der einen Stelle zu brennen. Dieses schwarze, große Mal hinterlassen wird auf der Haut des Elefanten. Und damit ist Turok da. Alles klar, wieder voll auf die 12. Okay. Voll 12, ja, kann ich nicht. Haben wir auch schon gesehen. Das erste ist eine 12. Okay. Da würde ich gerne einen Distracting Strike draus machen. Okay. Und einmal 20 Bludgeoning Damage. Okay. Dann nutze ich meine Bonus Action für Second Wind. Mhm. Das sind einmal 9 Leben, die ich zurückbekomme, bin damit wieder bei 10. Und nutze auch direkt meine Action Surge und hau nochmal zu. Okay. Das ist eine 14. Das trifft. Und das sind einmal läppische 8 Schaden nochmal. Okay. So, die Keule fest an deiner Hand nimmst, dich mit einer Hand von dem jetzt fast gebrochenen Tisch hochdrückst, den Kopf schüttelst, anspannst und dem Elefanten mit der Keule einmal von der Seite gegen den Kopf schlägt. Siehst, wie einer von den Hauern zur Seite krachend wegbricht. Ich kann nicht mehr reden. jetzt schon. Nein. Konzentrierst dich für einen Moment, spürst die Lebensenergie, die zurückkommt. Holst ein weiteres Mal aus und schlägst ihm nochmal von der Seite ins Gesicht. Siehst jetzt, wie der Kiefer zur Seite knackt und das Wesen einmal schmerzverzerrt aufheult. Du lebst ja noch. Damit ist, ne, Cestis dran. Du bist ein One-Liner. Oh, geil. Ich hole ein weiteres Mal mit meinem Bogen aus. Ja. Und ja, ist eine 11. Das ist ja unser erster One-Shot, das ist alles verzeihlich. Siehst einen weiteren Fall, dich zu konzentrieren, schießt, ist gerade der Elefant von dem letzten Schlag von Turok zur Seite taumelt, einmal mit einem enormen Fuß auf den Boden tritt, Boden für einen Moment wackelt, du loslässt und er über den Rücken des Wesens fliegt und sich in eine der Wände bohrt. Damit ist du Shepti dran. Ich hole eine kleine Glocke aus meinem Kopfhörer. Und spreche Toll the Dead. Okay. Ich bekomme einen Wisdom Saving Throw. Auf den er Disadvantage hat, ist das richtig noch? Wegen Poisoned? Ability Check. Sorry. Okay. Das ist eine Wisdom 12. Das schafft er gerade eben nicht. Okay. Bekommt er einen D8 Necrotic Damage. 5. 5? Ja. Als gegen die Glocke schlägst. Für einen Moment diese Vibration durch die Luft geht. Der Elefant für einen Moment die Augen aufreißt und für einen Moment sein Gesicht zwischen seinen massiven Vorderarmen vergräbt. Sieht sehr, sehr angeschlagen aus. Damit ist Fifi Tricks dran. Ist nicht mehr poisoned. Er ist nicht mehr poisoned, aber er kriegt trotzdem einen Fireball von mir. Okay. Oder auch nicht. 8. Auch du, im Moment, wo zuerst der Boden gebebt hat, du dann wieder die Flamme über deine Hand erzeugst. Sie wirfst, diesmal aber gerade als er seinen Kopf verdreht, vergräbt fast in seinen Armen nach dem Toll the Dead, auch der vorbeigeht. Das Holz trifft auf den Mann auf der anderen Seite der Taverne und für einen Moment aufflackert, bevor es ausgeht. Dann ist Turok dran. Mein Platt. Okay, war der Elefant nicht dran, seitdem ich das letzte Mal dran war? Ja, stimmt, hab ich den. Ja, ich hab ihn geskippt. Sein, der ist doch vorne dran, oder? Der hat seine Action geholdet. Gehalten. Und wenn Turok dran ist, will er ihn wieder aufspießen. Er castet jetzt Erdbeben. Versuchst du zu chargen? Eh nicht. Oh shit. Er kommt doch gar nicht an der Strebe vorbei. Doch. Das sind. Okay. Das ist eine 21. Auf wen? Auf 50 Tricks. Aua, mach nicht diese. Das ist eine Charge Attack. Gib mir einen Strength Saving Throw. Oh, weil ich da so gut bin. Ich glaube, ich bin tot. Also mit der 1 auf jeden Fall. Sehr fand. anfängt zu rennen, gerade noch in deiner Reichweite ist. Zuerst mit seinem enormen Schädel in Fifi-Tricks einschlägt. Du spürst einfach, wie alle Luft aus deinem Körper gepresst wird. Fällst auf deinen Rücken. Du bekommst... Krieg ich eine Attacker Opportunity? Er ist gerade noch in deiner Range. Ach so. Beziehungsweise du bist gerade noch in... In deiner Range? Mhm. Du bekommst 23 Piercing Damage. Kein Problem! Upsi. Und du siehst, als du jetzt auf den Boden gefallen bist, nach oben guckst, siehst du, wie der Elefant über dir steht, einmal seinen enormen Fuß hebt und auf dich runtertritt. Lebst du noch in 23 überhaupt noch? Nee, schon lange nicht mehr. Okay, dann hat der Advantage auf den Angriff. Das ist eine 25. Ist das nicht so? Und du nochmal 21 Bludgeoning Damage bekommen willst. Als ihr jetzt seht, wie auf die brustlose Gestalt von wir drin einmal dieser enorme Elefantenfuß runtertritt. Ist das nicht so, dass auch Elefantenschlangen immer so? Ja. Gut. Damit hast du einen Death Save gefailed. Du bist Turok dran. Nehme mir nicht den Rücken zu und ich springe von hinten auf ihn rauf, versuche ihn zu erklimmen. Okay, gib mir einen Athletics-Check. Okay. Das ist leider nur 12. 12. Jetzt willkommen zum kürzesten One-Shot der Geschichte. Wir sind alle der Mann bringt uns alle oben. Ich zieh den Knochen an die Seite, nimmst Anlauf, springst. Schon mit dem Knochen. Okay. Schaffst es jetzt langsam an der Seite. Es ist immer noch relativ glitschig, weil er nass ist. Okay. Aber schaffst es jetzt ein Stück hoch an ihn zu klettern? Ist jetzt ungefähr so 1,5 Meter über den Boden. Achso, wenn ich nur so ein bisschen hoch geschafft habe, dann lasse ich den Knochen fallen, schnapp mir eine Handaxt von der Seite und slash. Das war deine Action. Ach, das war die Action? Ja. Oh, dann das ist natürlich schade. Damn, das Hest ist drin. Ich ziehe mein verbleibendes Kurzschwert und stürme auf ihn zu und ramme es ihm in den Hals. Okay. Das ist eine 24. Das trifft. How do you want to do this? Yeah. Oh, Jesus. Es gibt zwei Runden und noch einen Hitpoint. Ja, das sind 6 Damage. Okay. Ich springe über einen Tisch oder einen Stuhl möglichst hoch mit dem Kurzschwert in den Hals und dann ziehe ich es mit voller Kraft runter. Okay. Und versuche dabei die Schlagader zu treffen. Okay. Du läufst an. Schweinerei, ey. Wirfst dich mit einer Hand auf den Tisch gestützt darüber, schlitterst über den Tisch, nutzt die Bank dahinter zum Absprung, schwebst für einen Moment in der Luft, bevor du mit dem Momentum noch nach vorne fliegst, das Kurzschwert in beide Hände greifst, oben an dem Hals von dem Elefanten anfängst und noch mit der Kraft suchst, einfach einmal fast seinen halben Kopf abtrennst. Das Wesen noch einmal bevor es auf dem Boden zusammenbricht. Schaffe ich es vernünftig zu landen auf dem Boden? Ja. Kam denn dieser scheiß Elefant her? Ich ziehe ihn mal so ein bisschen da raus und das ich glaub, gehört der ist dahin. Ich stabilisiere ihn mal. Gib mir einen Medicine Check. 14. 14, okay. Du tastest so ein bisschen seinen leicht eingedrückten Oberkörper ab, hast die Seiten an und beulst ihn wieder ein bisschen aus und für den Moment scheint er ein wenig ruhiger dazu liegen. Gib mir einen Perception-Check. Ich bin auch nur stabil, oder? Wieso immer bei Perception? Wieso? 7, 8. Also, du bist bewusst. Ich gesagt, deswegen war der Kopf auch scheiße. Ich hab's extra gerade gefragt, ich kann keine Antworten. Ja. Ich würde ihm gerne einen Stoßzahn abtrennen. Okay. Oder beide. Ja, während er anfängt da zu schlachten, gehe ich mal raus und guck. Danke. Okay. Ich hoffe, die Peter guckt nicht zu. Ich würde mir den Kadaver näher angucken, ob es irgendwelche Zeichen gibt. Gib mir einen Survival-Check. Du gibst mir einen Perception-Check. Und du gibst mir einen Slide-of-Hand-Check. 14. Survival. 14. Okay. 5, 16. Okay. Also. Du schaffst es einigermaßen gut, deine Handaxt so ein bisschen, das letzte bisschen Fleisch und Stoßzahn nach hinten zu schaben und dann mit einem Stoßzahn aus der Halterung zu brechen. Du gehst raus, guckst dich um, guckst in die Dunkelheit raus und hörst nicht wirklich was, siehst nicht wirklich was. Aber jetzt, wo du dich ein bisschen mehr konzentrierst, steigt dir dieser irgendwo penetrante Geruch von Verwesung in die Luft. Sehr, sehr unterschwellig, aber doch irgendwo dabei so widerlich, dass man ihn nicht ignorieren kann. Jetzt nur, wo das Öladrenalin, das durch deine rostigen Adern gepumpt ist, ein wenig nachgelassen hat. So, du guckst den Elefanten an und siehst jetzt, wo du ein bisschen besseren Blick dafür hast. Dir fallen mehrere Dinge auf. Zum einen siehst du, dass dieser Elefant fast wie sehr schlecht gemalte, viel zu große Tätowierungen hat. Ja. Du siehst an den Beinen hinten fast so eine Art Totenkopf. Du siehst am Vorderbein, was fast aussieht wie das groteske, langgezogene Bild von einer vielleicht schönen Frau. Siehst einen Pfeil und einen Bogen der anderen Schulter. Alles sehr grotesk langgezogen. Zum Zweiten siehst du, dieser Elefant war schon, als er durch diese Tür getrampelt ist, ziemlich schwer verwundet. Du siehst nicht nur Stichwunden, meistens eher kleine Stiche, so im Fuß- und Beinbereich. Du siehst allerdings auch mehrere eitrige Wunden, die an der Seite von dem Wesen sind, aus denen jetzt dieser widerlich gelbliche Eiter läuft. Du siehst, die Zähne des Elefanten sind seltsam spitz. Auch von ihm geht dieser widerliche Geruch von Verwesung aus. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber diese Tätowierungen erinnern sehr an Tätowierungen bei Menschen. Tatsache. Ich setze Mordecai auf den Boden und sage ihm, er soll im Gebüsch Ausschau halten, ob irgendwas kommt. Oder ich weiß nicht, ob Spinnen riechen können. Ist egal. Ja. Dann gehe ich wieder rein. Spinde. Was ist mit den beiden anderen Reisenden? Haben die sich da irgendwie hinter den Fässern versteckt oder was? Ja, siehst die beiden anderen, junger Mann, junge Frau, scheint zusammen zu reisen, in diese dunkelgrünen Mäntel gehüllt, die beide jetzt so ein bisschen hinter den Fässern in die Ecke des Raumes gedrückt sind und sich das Ganze angeguckt, ja. Ja, auch mal helfen können. Ja, nein. Alles muss man hier alleine machen. Dafür war das Essen hoffentlich umsonst. Da. Ja, ihr seht jetzt, wo ihr euch ein bisschen einen Blick von der Lage macht, seht ihr Peer auf euch zukommen. Und schlägt so ein bisschen auf euch zu, guckt euch an, das Loch an, sagt, wow, wird eine Weile brauchen, das Loch zu reparieren. Das könnte ich für euch tatsächlich machen. Ja, mich interessiert ehrlicherweise viel mehr, wo dieses Vieh herkommt. Nun, ich meine. Und was dir noch aufgefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen, ist, worauf er jetzt auch deutet, um den Hals von diesem Elefanten sind Runen eingeritzt, aus denen auch dieser widerliche Eiter läuft. Fast als ob die Wunden schon zu lange offen sind, sich mittlerweile infiziert haben. Kann ich die lesen? Welche Sprachen sprichst du? Abisse, Common, Elfisch und Undercommon. Ich? Draconic, Celestial? Dann, ich schnapp mir den jungen Mann nicht gewalttätig, sondern nur so an der Schulter. Und dann zeige ich auf die Tätowierung von der Frau. Hast du das schon gesehen? Meinst du Peer oder meinst Peer. Du ihn? Ja. Er guckt, da. Wow. Sieht ziemlich schlecht gestochen aus. Hast du das schon gesehen? Meinst du irgendwo anders? Vielleicht etwas kleiner auf einem Menschen. Na, ich komme nicht viel rum. Dann zeige ich auf die nächste Tätowierung. Hast du das schon gesehen? Guck dich das an. Na. Nächste. Hast du das schon gesehen? Das wird wahrscheinlich die nächsten zwei Minuten so weitergehen. In der Zwischenzeit. Folgt dir und sagt, also wie gesagt, ich meine, das Vieh scheint ja jemandem zu gehören. Ihr scheint mir schon irgendwie fähige Leute zu sein. Ich habe mal ein Angebot für euch. Wenn Gold im Spiel ist, sind meine Ohren. Auch Gold im Spiel, keine Angst. Das Essen geht erstmal aufs Haus, für das ihr ein bisschen aufgeräumt habt. Ne? Ungekocht. Soll ich ja nicht sagen, ich bin ein undankbarer Mann. Liege ich immer noch da? Also, ich sage euch Folgendes: Wir haben nicht viel Gold hier, aber wenn ihr den findet, dem dieses Vieh gehört und ein bisschen Schadensersatz für mich kassiert, ne? Zahle ich euch, sagen wir 30 Goldstücke. Wollt ihr seinen Kopf oder reichen euch die Ohren? Nur im Endeffekt will ich eigentlich sein Geld, hauptsächlich. Aber jetzt zahlt uns Geld dafür, dass wir euch von ihm Geld besorgen. Ja, geht auch ein bisschen ums Prinzip bei der Sache. Kann ja nicht einfach seine Elefanten rumlaufen lassen. Wer hat denn hier Elefanten? Das Geld ist für euch herauszufinden. Ah. Immer wieder witzig mit ihm. Also, jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Ganze hat mich ziemlich gestresst. Nicht so gut. Ich bin ein bisschen müde. Und da ich würde mich jetzt bald schlafen legen. Ihr könnt natürlich die Nacht hier verbringen. Kein Problem. Gasthäuser sind da hinten. Müsst ihr ein paar Minuten laufen, aber findet ihr schon. Ne? Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg. Je schneller wir die Sache erledigen, desto schneller gibt es Gold. Ich zeig's dir auch, wie viel Tricks. Wer zieht die Schlange? Ich caste Cure Wounds auf ihm. Okay. Oh. Was ist das? Ein D8, glaube ich, oder? Mhm. Moment, ich muss kurz nachblättern. Ja, ist ein D8. Ein D8, ja. Plus Wisdom Modifier. Richtig. Yes. Ich rieche einen Happy. Ich sage, mit Modifier? Gewusst. Das ist traurig. Du spürst die Hand auf deiner Schulter, als du zurück ins Reich der Bewusstvollen gezogen wirst. Dann bist du noch bewusstvoll. Ich würde gerne ein bisschen Schlagübung machen mit dem Stoßzahn. Kann ich ihn auch als Maul benutzen? Heute ist One-Shot der Dark. Also ich meine, der Stoßzahn ist so lang circa, ja. Vielleicht so dick. Ja. Wer will auf jeden Fall weniger Schaden machen als dein Maul. Schade. Sehr, sehr schade. Nehme ich trotzdem beide mit. Ich nutze den zweiten auch abgefecht? Gib mir noch einen Survival-Check. Ich nutze die Zeit, in der er seine Übungen macht und versuche, diese Runen abzuzeichnen in der bestmöglichen Weise, okay, die ich es kann. Gib mir einen Performance-Check. Okay. Das ist alles straight. Das ist eine 15. Okay. Immerhin. Und der so zeichnet ein bisschen den Hals, ein Stück vom Kopf und so die Runen an der Seite ab. Scheint ganz gut zu funktionieren. Per guckt euch an, sagt, also, Nächte hier draußen sind ein bisschen gefährlich, aber ich will euch nicht aufhalten, ihr seid erwachsene Männer. Warum gefährlich? Na, also sind diese Riesenspinnen, die außerdem manchmal Oger, Trolle, Banditen, große Schlangen, kleine Schlangen. Schlangen? Was gibt's noch so? Harpien. Hm. Hat er Riesenspinnen gesagt? Adler und sowas. Klingt vielleicht nicht so gefährlich, aber die haben spitze Krallen. Ratten übertragen Krankheiten, sind öfter nachts draußen als so tagsüber. Außerdem ist es schwer zu sehen, könntet stolpern. Wo sind die Riesenspinnen? Drüben im Wald meistens. Aber nachts kommen sie vielleicht ein bisschen weiter raus, wenn sie Hunger haben. Okay. Habt ihr die Angst vor Spinnen? Nein. Cool. Inside-Check. nicht schlecht. 21. Darf ich die Deception würfeln? Ja. Hast du Angst vor Spinnen? Ja. Schreckliche Angst vor Spinnen. Lüge. Woher wusstet ihr das? Du hast gelogen. Das tue ich häufig. Aber meistens merken das sie. Maschinen, Leute, nicht. Legt ihr euch noch einmal zu, durch so einen großen Eisenschlüssel. Ich glaube, ihr solltet schlafen. Und zieht so ein bisschen in seinen Mantel rein. Löscht das Feuer, Kamin. Sieht so ein bisschen um. Guckt sich die Tür an. Sagt, ja, die muss ich wohl nicht mehr abschließen. Also dann. Gutes Gelingen. Und verlässt die Taverne. Verschwindet in der Dunkelheit. Ist der Elefant noch warm? Ja. Das war nur eine Frage. Ich schnapp mir mal Fifi-Tricks. Fifi-Tricks? Du musst schlafen. Wir gehen da jetzt hin. Gehen wir jetzt dahin oder schlafen wir? Wir schlafen, wir gehen jetzt zum Schlafen. Ach so. Also ihr... Sag das auch gleich. Ich löse mich kurz von... wie heißt du gleich? Ushepti. Ich löse mich kurz von Ushepti's Griff, gehe zum Mammut, zum Elefanten und zünd ihn einfach an. Ich entfach ihn einfach. Kann ich, wenn ich das merke, kann ich ihm eine hauen? Also, was heißt du willst ihn anzünden? Er ist doch brennbar, oder? Naja, also so brennbar wie halt ein Mensch ist so. Und ein Wassermensch. Oder irgendein anderes Tier ist halt schon schwer, okay, dann, Lebewesen dann anzuzünden. Dann schlucke ich meinen Stolz erstmal runter und gehe schlafen. Okay. Hört ein lautes. Als zusammen Taverne verlasst. Euch auf diesen kleinen Trampelpfad, in dem eure Stiefel jetzt tief stecken bleiben, mit dem Matsch von dem Regen, der immer noch gegen euch peitscht, zieht die Mäntel ein bisschen weiter ins Gesicht, als ihr den Weg diesen kleinen schlängelnden Pfad macht zwischen ein paar Bäumen durch. Und kurze Zeit später vor einem, was fast aussieht wie eine Art Stallung, ankommt, nutzt den eisernen Schlüssel, öffnet die Tür, knarzend geht sie auf und ihr seht da drin mehrere weniger Zimmer, als einfach Abteile, eine Art. In der Mitte so ein bisschen gemeinschaftlicher Bereich, wo zwei, drei Bänke um ein Feuer stehen. Ist gerade so ein bisschen prasselt und mehrere Betten darin. Ich nehme die beiden. Ist da irgendwo, ist da ein Schemel oder ein Stuhl irgendwo? Ja, das sind Bänke um die Flammen und in der Seite, so an der Seite stehen noch ein, zwei Schemel. Dann setze ich mich auf eine der Banken. Auf eine der Bänke? Ich setze mich auf eine der Banken, auf die Commerzbank. auf eine der Bänke. Und geh in Standby-Modus dazu. Okay. Ich muss nämlich nicht pennen. Ich lege mich neben das Feuer. Da lege ich mich auch hin. Okay. Und seht, wie Ushepti runterfährt. Du rollst dich neben dem Feuer zusammen. Du rollst dich auch neben dem Feuer zusammen. Platz. Du schiebst dir zwei Betten zusammen. Ja, ich trage das eine Bett aus dem einen Abteil rüber und stellst neben eins und dann mache ich mich einfach quer darauf breit und schlafe sofort ein. Ich nehme immer noch meine Umgebung wahr, ne? Wenn ich. Okay. Ja. Gut. Und so kommt der Schlaf über euch. Ich weiß jetzt ein bisschen, wie du dich fühlst immer. Dieses Gefühl von. Oh. Okay, ich bin da. die Nacht. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. die Nacht verläuft ohne irgendwelche größeren Vorkommnisse. Und im Morgengrauen hört ihr nichts, als ihr aufwacht. Um euch herum? Still. Ist einfach still. Auch kein Elefant? Still auf. Macht euch fertig, zieht eure Sachen an. Stoßt die Türen auf. Seht vor euch den Boden immer noch so unglaublich matschig, fast diese kleinen Art Flüsse, die sich darauf gebildet haben durch den enormen Regenfall, der gestern war. Der Regen hat aufgehört und Nebel füllt jetzt alles, was ihr vor euch seht. Dichter, schwerer Nebel. Ihr könnt vielleicht 3-4 Meter nach vorne gucken, ach du Scheiße, bevor eure Sicht davon verschlungen wird. Gebt mir einen Perception-Check. Das wird immer schlechter mit jedem. 12. 3. 10. 20, nicht natural. Ihr beiden merkt, dass immer noch dieser Verwesungsgeruch in der Luft liegt. Und diesmal fast stärker ist als am gestrigen Tag. Du merkst, das, was du zuerst ein bisschen für so ein, was du nicht ganz einschätzen konntest, du hast einen kleinen Lappen genommen, die einmal über deine Urglasaugen hohe Luftfeuchtigkeit, das ist scheiße, Leute. Und hast aber das Gefühl, dass dieser Nebel einen sehr, sehr leichten, fast grünlichen Touch hat. Hm. Riecht ihr das auch? Ja, ein bisschen wie, als ob ein Tier unter euren Dielen gestorben wäre vor 2 Wochen. Der Nebel ist nicht normal. Es riecht nach Tod. Ja. Der Nebel ist... Schmeckt der Nebel? Ach, genauso wie er riecht? Ja. Dann gehen wir doch mal Richtung Gasthaus. Das war da lang, oder? Das zeigt einfach nach links. Hm. Naja, ich gehe den Trampelpfad entlang, den werden wir ja noch wiederfinden. Oder? Sie läuft. Jeder Schritt sinkt tief ein mit diesem Geräusch. Fast bis zur Hälfte der Schienbeine in diesem enorm flüssigen Matsch. Selbst eure Mäntel, die euch auf den Rücken fallen, werden unten schwer und nass und kleben fast an euren Stiefeln dran. Euren Weg geht die 5 Minuten circa. Braucht ein bisschen länger als am gestrigen Tag, euch durch diesen tiefen Matsch zu kämpfen. Kommt jetzt wieder bei dem Gasthaus an. Ihr seht, das Holz wirkt fast ein bisschen morscher als noch am Vortag. Ein bisschen älter. Darüber hat sich fast an manchen Stellen diese grünliche, fast moosartige Masse ausgebreitet. Als ihr zur Front geht und reinguckt, seht ihr, die Zerstörung ist immer noch so wie am gestrigen Tag. Aber der Elefant ist nicht mehr da. Irgendwelche Spuren noch? Sind die Gedärme noch auf dem Boden und so? Gib mir einen Survival-Check. 4. Du siehst keine Spuren, aber immer noch diese Mischung aus Blut und Eiter. Achso, alles klar. Ich gehe mal durchs Loch und gucke, ob da irgendwie Schleifspuren sind oder... Gib auch du mir einen Survival-Check. Survival, okay. Natural 20. Okay. Guckst und siehst dem, was du auf dem Boden ausmachen kannst, circa elefantengroßen Spuren mit noch mehr ungefähr circa menschengroßen Füßen, die wieder da rausführen. Scheint aber nicht geschliffen worden zu sein. Der Elefant ist wieder weggegangen und hat seine Freunde mitgenommen. Freunde? Deine Freunde. Andere Menschen. 2, 3, 5. Aber das kann nicht sein, der Elefant war tot. Anscheinend nicht. Der war sicher tot. Er ist auf jeden Fall wieder weggegangen. Das heißt, er war nicht richtig tot. Und was für einen merkwürdigen Ort sind wir hier nur gelandet? An einem nebligen Ort. Die Luft schmeckt eklig. Wir können nichts sehen, hier gibt es Riesenspinnen, was machen wir hier überhaupt? Ich glaube, wir sollten den Spuren folgen, wenn wir wissen wollen, was das hier für ein Ort ist. Ja, ich habe etwas gegen dieses untote Volk. Wir müssen es beseitigen, bevor es sich vermehrt. Wie viel Gold wird uns nochmal geboten? 30 Gold. Insgesamt? 30 Gold. Scheiße, na gut. Ich würde sagen, wir holen uns das Gold, das der Wirt haben möchte. Alles klar. Und lassen uns nicht mit 30 Gold abspeisen. Mir gefällt, wie dieser Mann denkt. Okay. Ihr wollt den Spuren folgen? Ja. Mhm. Ich würde sagen, mit einem Survival-Check, einer Natural 20, das ist noch ein Stück weiter verfolgen. Bewegt euch zusammen wieder aus der Fronttür und seht jetzt vor euch immer noch diese enorm tiefen, schlammigen Spuren, wo sich mittlerweile diese Pfützen drin gebildet haben. Teils mit Blutlachen, die darauf liegen. Die anderen Stiefelspuren. Weiter für ein Stückchen weg, bis sie die Straße erreichen. Die Straße, die vorher schon eher ein Trampelpfad war als das andere. Auch da ist jetzt nur noch dieser tiefe Matsch. Ihr seht, da wo sie nach Osten führt, sind keine weiteren Spuren. Da wo sie nach Westen führt, hören die Spuren von dem Elefanten auf. Und diese zwei enorm tiefen, einfache Linien ziehen sich gen Osten mit noch zwei weiteren Spuren von Stiefeln anscheinend an der Seite. Der Elefant ist in eine Kutsche gestiegen. Ich glaube, der Elefant ist kein Elefant mehr. Folgen wir den Spuren. Was ihr sagt. Oh. Mega. Ich finde es komisch, deine körperliche Form zu verändern. Wenn es um komisch geht, hast du kein Mitspracherecht. Hm. Dann folgen wir den Kutschspuren. Ja. Was sagst du? Ich will nicht wissen, was es jetzt ist. Ich schon. Aber ich will wissen, dass es tot sein wird. Diesmal zerschneiden wir ihn einfach, wenn wir fertig sind. Dann kann er auch nicht wieder aufstehen. Diesmal darf ich ihn einfach anzünden. Wo ist dein Stoßzahn eigentlich? Was willst du damit? Das ist auch ein ist immer noch an seiner Seite. Und das ist auch immer noch ein Stoßzahn. Kann ja sein, dass es jetzt was anderes ist. Und was soll das sein? Weiß ich nicht, was ist denn der Elefant jetzt? Der Elefant hat sich in eine Kutsche verwandelt. Der Elefant war tot und ist aufgestanden und hat sich in eine Kutsche verwandelt. Die Maschine beginnt wieder zu philosophieren. Das ist komisch. Seitdem ich wieder wach bin, ist das alles sehr komisch. Gut, weiter. Okay, wer soll eure Gruppe anführen? Wer soll auf was müssen wir würfeln? Survival. Komm, ich hab Advantage auf Survival. Das ist eine 7. Und das ist eine 12. Okay. Gewürfelt oder insgesamt? Insgesamt. Ihr beginnt zu laufen. Und lauft und lauft. Ihr seht, zwar es ist diese gewisse Taghelligkeit, aber dieser Nebel ist so dicht, dass fast nichts davon überhaupt durchdringt. Und um euch herum dieses sehr gedimmte Zwielicht ist, was das Vorankommen mit dem Nebel und dem matschigen Boden noch zusätzlich erschwert. Mehrere Stunden macht ihr euren Weg durch diesen widerlichen matschigen Boden, während dieser seltsame Geruch weiter zunimmt. Immer ein bisschen penetranter wird, jedem Kilometer, den ihr zurücklegt. Nach ungefähr einem halben Tag kommt ihr eine schroffe Felswand, die abrupt vor euch aufragt. Könnt nicht genau sehen, wie hoch sie ist. Durch den Nebel wächst sie außer Sichtweite in die Höhe. Der Geruch nimmt stetig zu. Gib mir alle nochmal ein Perception Check. Dezent. Ja, gut, dass ich gewechselt habe. 15. Okay. 15. Strengt eure Sicht an und seht nach rechts, ein Stückchen weiter, einen Mineneingang. Seht zu den Seiten weggerissene Balken, der vorher vernagelt war. Und als ihr nach oben seht, seht ihr diese seltsame Struktur, die durch die Luft schwebt. Seht, was aussieht wie eine große Kugel, in der Luft schwebt, an der etwas hängt. Zumindest seht ihr nur den Schatten davon. Irgendwas Kleines, vielleicht einen Meter groß, was da unten dran hängt. Sieht fast aus wie eine Art Ballon. Wie weit ist das entfernt? 9-10 Meter über euch. Schwebt das da gerade lang. Scheint von der anderen Seite dieser Felswand runter gedriftet zu sein und hält sich jetzt ein bisschen in der Luft. kann man so ein bisschen erkennen, auch durch den Nebel. So schattenhaft, oder? Ja, du siehst schemenhaft, dass es irgendwie diese Ballonkonstruktion ist, an der irgendwas hängt. Nein, ich guck mir das an. Soll ich den runterholen? Warte kurz. Ich helfe dir dabei. Message hat 9 oder 10 Meter Reichweite. Hm. Hallo? Als du in die Richtung als du das aussendest, kommen dir keine Worte zurück, sondern nur dieses widerliche Gefühl. Einfach nur, es ist fast wie dieser Geruch, nur dass er jetzt in deinem Kopf ist. Mach das kaputt, bitte. Alles klar. Ich ziehe einen Pfeil und Handaxt werfe ich hinterher. Baller den um. Beide einen Angriff. Das ist eine grandiose 7. Ich würde einfach 11. Okay. Bisschen hoch. Beide Angriffe verlieren sich im Nebel. Ihr hört mehrere Meter weiter. Es klingt, klingt. Jetzt sehe ich auf die Felswand treffen. Wo sind wir denn? Ist die Axt wieder runtergefallen? Soll ich nochmal? Ja, aber du weißt ich nicht möchte, wo. Ich möchte einen Firewater hochschießen. Okay. Okay. Das ist eine 23. Mhm. Konzentrierst dich, Flammen deiner Hand wachsen, wirfst sie in die Luft, seht, wie der Nebel darum zischend ein bisschen Platz macht, vor dieses das kurze Platzgeräusch, ist die Konstruktion ein paar Meter von euch entfernt im Matsch landet. Ich laufe hin und schaue es mir an. Okay. Die du. Was du siehst. Ich behalte die Umgebung im Auge, die sollen sich das angucken. Ich bade in meiner Überlegenheit. Okay. Du gib mir einen Perception-Check. Glückstreffer. Ihr lauft rüber und guckt euch an, was da gelandet ist. 19. Okay. Was ihr seht, ist, was aussieht wie eine Art mittelgroßer Hund. Graues, zotteliges Haar. Die Augen, die sich wild in alle Richtungen drehen, die Zunge hängt aus dem Mund und auch widerlicher Alter läuft über die Zunge während das Wesen. Ihr seht, der Bauch ist aufgeschnitten und wo normalerweise die Gedärme wären, ist einfach Luft, nichts darin, bis auf den Darm. In dieser seltsamen Art verknotet war und in diesem Ballon geendet zu sein scheint. Den ihr zerschossen habt. Kurz und schmerzlos. Okay. Mit der Handaxt würde ich ihn gerne köpfen. Schlägst den Kopf ab, schlag zwei Schläge. Ist das Wesen noch für was 3-4 Sekunden einfach. Angewidert habe ich meine Axt auf dem Boden. Bevor es die Augen ein letztes Mal verdreht und letzten Atemzug tätigt. Dieser Geruch von Verwesung nimmt noch einmal zu. Was zum Teufel war das? Ich guck mir das Viech wieder an. Was war das? 14 plus. Was brauchst du? Survival. 15 dann. Okay. Das Wesen scheint relativ normaler Hund zu sein. Bis auf eine Art Mal, das er zwischen den Augen hat. Dieses widerliche infernale Symbol fast wie eingebrannt scheint. Eingraviert. Das haben wir auch schon beim Mammut gesehen. Unter anderem, ja. Okay. Mm. Du hast den Text aufgeschrieben. Ich roll den Text aus. Und ich caste Comprehend Languages. Okay. Ich beginne mir so ein bisschen. Wer das liest, ist. Na toll. Aha, sie Knecht. Oh boy. Ja. Was du liest, scheint jetzt, wo du es lesen kannst, in Infernal geschrieben zu sein. Oh. Mhm. Du siehst, viele der Runen haben keine direkte Wortbedeutung, sondern sind Dinge, die. Du siehst in diesen Runen in dem Sinn davon, mit deinen Zauberkenntnissen. Zum Beispiel den Grund, dass er quasi unter einem gewissen, dass dieser Elefant unter einem gewissen Zauber gelegen haben muss, der auch deinen Effekt hat abprallen lassen. Ah, okay. Du siehst außerdem, dass fast wie eine Namenssignatur oben ein Wort steht, eine Rune, die übersetzt Beels bedeutet. Beels. My friends are coming out scratch. Okay. Ich schneide mir ein bisschen Fleisch aus dem Hund raus. Okay. Und stecke es mir in meine Tasche. Bist du sicher, dass man das noch essen kann? Ich muss mal gucken, ob ich das noch mal kann. Für mich gut. Das ist nicht 10 Minuten oder so ein Ding. Ah ja, hier habe ich es. Eine Stunde. Oh, cool. Und was steht auf dem Hund? Diese Rune, die ihm auf die Stirn gepackt wurde, scheint ein Symbol von relativ großer Mächtigkeit zu sein. Diese Rune, und als du es liest, fällt selbst dir so ein bisschen kalt den Rücken runter. Der einzige Grund für diese Rune scheint zu sein, ein Wesen, das eigentlich unter größten Schmerzen sterben müsste, noch möglichst lange am Leben zu halten. Das gebe ich weiter. Warum wer... Also... Weiß ich, was für Menschen zu solcher Magie fähig sind? Gib mir einen History Check. Das ist doch wieder... Das ist doch nix. Das ist eine 9. Wir sollten hier keine Zeit verschwenden. Ja, so. Lasst uns weiter dem Weg folgen. Ich nehme meine Handaxt wieder auf und deute auf die Felswand. Da hoch oder da rein? Da rein. Da rein. Da rein. Aber von da oben kam der Hund. Vielleicht gibt es ja noch mehr Hunde. Genau deswegen will ich da rein. Aber wir müssen sie erlösen von ihren Qualen. Ach. Das sind nur Hunde. Hast du gesehen? Ich gehe jetzt da los. Ich gehe jetzt einfach los und zünd eine Fackel an. Widerwillig folge ich dann auch. Okay. Auch brauchst du nicht so hochhalten. Ihr. Das ist besser. Betretet die Mine, zündet Fackeln, ihr Moment ist. Und den Zündstein, bevor. Fackel hochglüht. Seht vor euch einen dunklen Gang jetzt an den Seiten, wo sich das flackernde Licht sammelt. Beginnt euren Abstieg. Seht, der von Holzbalken an den Seiten gestützte Gang schlängelt sich tief und immer tiefer in den Fels. Lauf 10, 15, 20 Minuten. Immer mal wieder seht ihr diese mittlerweile ausgebrannten Öllampen an den Seiten und teils Minen-Equipment, Spitzhacken, teils Kisten, die aber zu den Seiten schon halb zerstört liegen. Der Gang ist sehr groß. Und so circa 20 Minuten kommt ihr an eine Weggabelung. Wie erleuchtet ist der Gang? Wie weit reichen die Fackeln? So circa 1,5-2 Meter um euch rum. Okay. Ist es hier drin auch neblig? Merkst, der Nebel füllt nicht mehr den ganzen Gang aus. Jetzt liegt er in dieser Mine, liegt er quasi über dem Boden und wabert einfach nur mit jedem Schritt, den ihr macht. So ein bisschen zu den Seiten hoch, bevor er sich wieder sammelt hinter euch. Wie dieser grünliche Teppich, der auf dem Boden liegt. Ich würde mich gerne in den 20 Minuten, die wir diesen Gang langlaufen, ein bisschen umschauen nach Hinweisen von Kreaturen, die vielleicht hier langkommen, abgesehen von den Minenarbeitern. Okay, gib mir einen Survival-Check. 10. Okay. Guckst dich um. Du siehst schlammig blutige Wagenspuren auf dem Boden. Und ansonsten noch Stiefelspur. Alles klar. Wir sind hier richtig. An der Weggabelung sage ich, stopp. Und bleib stehen und guck auf den Boden. Bewegt sich der Nebel in irgendeine Richtung? Also kommt er sozusagen von hinten und von außen rein? Oder kommt er irgendwie von woher? Oder ist er einfach nur da? Füllt quasi wie Teppich den Boden aus. Scheint sich auch nicht zu bewegen, solange man ihn nicht stört. Das Einzige, jedes Mal, wenn ihr reintretet, diese nebelartigen Tage raus, die euch einmal so um die Beine wabern, bevor es sich wieder setzt. Ist auch wieder dieses grünliche Zeug. Und es fängt immer stärker an, nach diesem Verwesungsgeruch zu stinken. Wo müssen wir lang? Ich würde gerne in die Gänge reingucken mit meiner Dark Vision. Okay. Ob ich Spuren oder vielleicht sehe, wie den Nebel dichter wird irgendwo. Siehst, dass die Spuren, die vorher nicht prävalent waren, sich aufteilen. Der Wagen scheint links weiter lang gezogen worden zu sein. Allerdings sind die Spuren, die mit dem Wagen gekommen sind, gehen weiter am rechten Gang. Also wir gehen nach links, wenn wir wahrscheinlich die Tiere und Wesen von ihrem Leid befreien wollen, oder wir gehen nach rechts, um die Wurzel des Übels zu fangen. Wir gehen zur Wurzel des Übels. Finde ich auch. Die paar Minuten können sie auch länger leiden. Sagte der Hunde retten wollte. Gut, dass sie so viel Selbstbewusstsein haben. Okay, gut. Ihr betretet den rechten Pfad. Während ihr lauft, merkt ihr, dass er bald nach unten abfällt. Steiler und immer steiler, bis er irgendwann anfängt, wieder einen relativ ebenen Weg zu gehen. Es dauert einige Minuten, bis sich vor euch einer dieser weiteren steileren Passagen jetzt das glatt spiegelnde Bild von Wasser zeigt. Und ihr seht, der nächste Teil des Ganges scheint unter Wasser zu stehen. Boah, ich hasse Wasser. Wer will zuerst? Ich überlege gerade, ob ich überhaupt atmen muss. Das muss ich tatsächlich mal ganz kurz nachschauen. Dafür habe ich leider den falschen Background. Ich glaube, du musst nur atmen, wenn du möchtest. Ich glaube, ja. Ne? Ich gucke zu sicher nochmal nach. Du bist ja noch oben in der Dingsklasse. Ich gehe voran. Ich bin nicht oben, du. Ich bin und schon ich hole mein Seil raus. Ich habe 50 Fuß Seil dabei. Und binde es mir um die Hüfte. Hier, ja. Halte das. Wenn ich ziehe, dann kommt hinterher. Alles klar. Und dann lege ich mir das andere Seil. Ich glaube nicht. Das andere Ende des Seils bin ich mir voraus. Ja. Was ist dein Constitution Modifier? Ja. Plus 1. Okay. Ich gehe einfach vor, ich gehe rein. Ins Wasser läufst. Ich verbanne sozusagen Mordecai in diese Pocket Dimension. Okay. Der muss atmen. Und gehst du voran, oder? Ja, willst du? Ja. Kannst du auch? Gut, ich bände mir noch so das Seil um die Hüfte und er läuft schon rein. Ja. Ist noch gerade. Bin gleich wieder da. Verdammt. Du fängst an, ins Wasser zu treten und steigst nicht hoch, sondern bist einfach konstant auf dem Boden stehen. Und wenn ich gehe da sozusagen, wenn das Wasser über meinem Kopf zusammengeschlagen ist, bleibe ich kurz stehen und schaue mich erstmal um. Okay. Hast du Dark Vision? Nope. Du siehst nichts. Dann drehe ich mich um und gehe wieder zurück. Ich kann nichts sehen. Na gut, ich gehe voraus. Kann ich was durch das Wasser erkennen? Kannst du im Dunkeln sehen? 90 Fuß. Willst du dein Gesicht in das Wasser halten? Willst du dein Gesicht in das Wasser halten? Im Dunkeln sehen. Kannst schwimmen. Die Luft anhalten. Okay. Ja, will ich. Okay. Ist nach unten. Ist auch ein bisschen weiter drin, jetzt dein Kopf unter Wasser und gib mir Perception-Check. Während du jetzt ins Wasser trittst und spürst, wie diese Eiseskälte an dir hochsteigt. Immer höher und immer höher und du fast dieses Kribbeln auf der Haut spürst, als du untertauchst und beginnst zu schwimmen. Habe ich eine Advantage, weil ich alles sehen kann? weil ich Dark Vision habe? Ja, dann 5. Siehst nichts. Mehr als Justus, aber nichts. Ja, ich suche mir immer wieder Luftblasen, an denen ich Luft holen kann. 90 Fuß Dark Vision. Ich helfe ihm so ein bisschen. Ich fühle ihn so wie so ein Luftballon am Seil. Wahrscheinlich, damit ich ihn schnell irgendwie rausziehen kann oder so, falls irgendwas nicht in Ordnung ist. Zusammen. Halbe Minute vergehen. 45 Sekunden vergehen. 50 Sekunden vergehen. Eine Minute vergeht. Anderthalb Minuten vergehen und ihr immer noch durch diese einfach Finsternis schwimmt. Als du merkst, wie dir langsam aber sicher die Luft knapp wird, gib mir ein Dexterity Saving Throw. 19. Okay. Als du nach unten guckst und für einen Moment eine Hand an deinem Knöchel spürst, guckst nach unten und guckst in dieses widerlich aufgedunsene Gesicht. Kreatur, langes braunes Haar, das im Wasser einfach leblos hintreibt. Verglaste Augen, dass das Wesen dir greift. Anfängt sich an dir lang zu ziehen. Du siehst ein farbenfrohes Gewand. Und ansonsten einfach total augenwirrend. Es versucht nach dir zu greifen. Ich zieh meinen Shortsword und stech darauf ein. Okay, würfel einen Angriff. Krieg ich das mit? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch du spürst einen Moment später, wie etwas anfängt nach dir zu greifen. Auch du gibst mir bitte einen Dexel. Okay. Eine 14. 10, okay. Das trifft. 2. Okay. Jetzt du dich umdrehst, auch die Luft anhältst und mit dem Kurzschwert zweimal auf eine der Hände stichst und siehst jetzt, wie quasi zwischen Elle und Speiche stichst, die Haut langsam in dem Wasser zerfleddert, als du jetzt die blanken Knochen sehen kannst, das Wesen aber immer noch an dir festhält. Einmal ausher, nach dir schlägt. Kriegen wir mit, dass durch den Kampf, dass das Seil sich irgendwie bewegt? Gib mir einen Perception-Check. Das ist eine 12. Trifft. Ich habe mir sein Seilende um den Bauch gebunden. Komme ich was mit? Das ist ja für dich sogar noch einfacher. Gebucht, du mir ein Perception-Check. 10. Du merkst auf jeden Fall, dass es sich irgendwie 17. zu bewegen scheint. Du auch. Ich bringe daher. Okay. Du bekommst 5 Slashing Damage. Mhm. Sich diese ist irgendwie aufgedunsene, auch weichen Fingernägel über dein Bein ziehen und du siehst, wie zwei davon einfach abbrechen auf dem Weg und in dem Wasser wegtreiben. Das Wesen sich in deiner Wade vergreift. Dein Dex Save? 4. 4. Du. Es greift hier mit einer 9. Trifft mich. Okay. Als nicht schaffst, dich aus dem Griff zu reißen, dich umdrehst und jetzt das Wesen auch nach ein weiteres von diesen Wesen nach dir greift und versucht, diese widerlich aufgedunsenen Finger irgendwie zwischen deine Metallteile zu bekommen. Aber es das für den Moment nicht schafft. Ja, wie weit sind wir so rein in, ja, in die Wasserfläche? Ihr seid schon so anderthalb, fast zwei Minuten unterwegs. Also würde ich sagen 300, 400 Feet. Oh, wow. Shit. Okay. Naja, dann hat das Seil auch keinen Sinn mehr. Ja, dann 50 Fuß. 50 Fuß. Ah, ich hab das Seil ja noch. Achso, na dann. Ah, shit. Die Frage ist, was würde passieren, wenn ich jetzt Misty steppe? Ist das, würde ich das Seil mitnehmen oder nicht? Müsstest wissen, wo du hin willst, ne? Ach so, ich muss es sehen. Richtig, ich muss die Stelle sehen, an die ich mich... Shit. Stimmt. Das ist nicht dein Menschen, du. Richtig. Okay. Das Vieh ist jetzt so vor mir und... Es ist irgendwo von unten gekommen, hängt jetzt quasi hinten in deinen Metallteilen und versucht irgendwie in deinen Rücken zu greifen. Infestation. Okay. Ich meine einen Constitution Saving Throw. Ich muss... Ah nee, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Constitution Saving Throw. Das hat er nicht geschafft. Dann bekommt er 1 D6 Damage und bewegt sich 5 Fuß in eine Richtung, die du auswürfeln kannst mit einem D4. Er bekommt 3 Poison. Okay. Und du kannst ein D4, 1 ist Norden, 2 ist Süden, 3 ist Osten oder 4 ist Westen. Okay, würde ich sagen, Norden ist bei dir, Süden ist von dir weg. Okay. Achso, soll ich würfeln? Achso, ja. Also, ja, kann ich auch. Ja. Hast du? 1 D4? Achso, das erste? Norden. Okay. Auf mich zu? Das Wesen, was du siehst, in Zauberkast ist für einen Moment das Wasser grün aufleuchtet. Und jetzt siehst du das Wesen weiteres Mal den Mund aussperren und diese widerlichen Insekten ihm aus dem Mund laufen, nach oben übers Gesicht und zurück in die Augenhöhlen. Das Wesen. Und sich mit diesen widerlich schlaksigen Bewegungen in dem Wasser an dir vorbeistößt. Du bekommst einen Attack of Opportunity. Ja, den gebe ich ihm. Was möchtest du diese Runde machen? Ich steche ein weiteres Mal zu und caste dann, warte mal. Next time the creature will Ensnaring Strike. Ja, okay. Das ist ja jetzt 6 Sekunden. Ja, aber es war nur wegen. Aber das heißt, dann caste ich diese Runde und das nächste Mal setzt er dann ein. Nee, du kannst, oder? Die Bonus-Action kannst du verwenden, bevor du angreifst. Das heißt, du würdest es jetzt casten, dann kannst du zuschlagen, wenn du triffst, dann wird der Effekt sofort. Dann machen wir das so. Gut, also Critical nice. Mit meinem Shortsword. Der war weg. Das ist eine 6 mal 2, ne? Eine 12. Und das Snaring macht auch zu das Schaden, glaube ich. Ne? Oder gar nicht. Ein While Restrained Spell 1d6. Okay. Du dich umdrehst, sorry, was macht der Zauber? Der grappelt ihn. Okay. Krieg jetzt erstmal. Okay. Und dann kriege ich nachher ein Saving Throw. Saving okay. Throw von dir. Als ich ein weiteres Mal umdrehst, wieder in die Hände von diesem Wesen stichst, du siehst im widerlichen Knacken, das durch das Wasser geht, fällt dir eine Hand ab. Und aus deiner Klinge sprießen für einen Moment diese Dornranken, die sich um das Wesen drücken, zudrücken, zudrücken. Und du siehst, wie das Gesicht weiter anschwillt, das Wesen einfach in dem Wasser vergeht und einfach fast zerfließt. Und ich schwimme weiter. Okay. Ich hatte eine 13 bei der Attack. 13 ist Triff. Oh, cool. Für deinen Schaden. Zwei. Smack! Wesen jetzt noch einmal umdreht und dir hinterher schlägt. Das ist eine 13 diesmal. Er trifft nicht. Das weiteres Mal Hände ausstreckt, versucht deine Teil zu greifen, aber nicht den richtigen Ansatz findet und ist wie weitere von den Fingernägeln einfach ein Finger dann einer der Metallspitzen hängen und zieht sich einfach das Fleisch von den Knochen. Wir sind jetzt weiter schwimmt. Geht. Ihr beiden seid nochmal dran. Yep, Message ist eine Bonus-Action, genau. Dann, ich schicke zu dir. Ihr ist es gefährlich, ich gehe jetzt wieder raus. Und dann gehe ich einfach volles Movement und ziehe ihn halt mit. Gehst du zurück oder gehst du weiter nach vorne? Zurück. Okay. Ja, dann werde ich mitgezogen. Okay. Ich stehe noch in dem Gang. Gibt das Wesen noch eine Attack of Opportunity? So, ja. Ist eine Natural 20? Das trifft. Du bekommst 5 Piercing Damage. Okay. Jetzt letztes Mal quasi zwischen die Zahnräder packt. Du merkst, es ist weniger der Angriff an sich, aber als du weitergehst und Beinschienen sich zusammenpacken und die Hand zerquetschen, spürst du, wie knackend einer der Fingerknochen in deinem Getriebe bleibt. So, wiegt ihr euch zurück. Du so ungefähr ab der Hälfte davon nicht mehr wirklich Luft. Gib mir einen Constitution Saving Throw. 20, nicht natural. Okay. Merkst, wie er über dir anfängt, so ein bisschen um sich zu hauen, immer noch weiter schwimmt, aber du siehst, wie seine Bewegungen ein bisschen regulärer werden. Sind wir schon über uns schon wieder freie? Ah, nicht. Ich hab ungefähr so ein bisschen mehr als die Hälfte zurückgelegt. Okay, dann dash ich jetzt. Okay. Sie. wie ein Ballon, wie ein Kind mit einem Ballon, bist du hinterhergezogen. Läuft, weiterläuft, gib mir noch einen Constitution Save. Lass mich nicht im Stich. Den letzten Metern. Der brennt. Ja, ist aber. Eine 9. 9. So, Mund aufgeht und du. Dieses widerliche, auch nach dieser Verwesung schmeckende Wasser schluckst. Du versuchst irgendwie durchzuhalten, aber merkst, wie Ohnmächtigkeit dich überkommt. Und als du aus dem Wasser gezogen wirst, siehst du, wer die Augen nach hinten verdreht hat. Immer noch lebendig, aber für den Moment anscheinend ohnmächtig. Ich würde gerne. Ich versuche ihn wach zu machen. Okay. Gib mir einen Medicine-Check. Ich würde mir gerne die Wände des. 14. Dann kill du. Ich glaube, ins Gesicht schaffst du ihm einmal fest auf die Brust zu drücken und du. Das Wasser aus. Ist für den Moment noch benommen, noch nicht ganz wach, aber so innerhalb von den nächsten 10 Minuten gibt sich das wieder. Das mit dem Brustkorb verstehe ich langsam. Weißt du was, hey? Und ich schlag manchmal die Magengrube. Das beschleunigt, dass das Wasser wieder rauskommt. Ja. Ist das so, ist das Wasser quasi das Ende von dem Gang? Also ist es halt der Gang und dann kommt halt Wasser sozusagen? Mhm. Also es scheint, als ob das ein normaler Gang war, der weiter nach unten gegangen ist, der jetzt aber geflutet ist. Ich würde mir gerne die Wände dieses Ganges angucken, ein bisschen rumtasten, ob ich irgendwie was finde. Nach was suchst du genau? Nach losen Steinen, nach einem Luftzug, ob ich irgendwas spüre, ob es einen Weg um das Wasser drumherum gibt. Okay, gib mir einen Perception Check. In der Zeit würde ich tatsächlich auch gerne mal was gucken. Natural 20. Erst du. True. Ja, erst du. Ich war gerade überkommen davon. Guckst dich um, tastest so ein bisschen die Wände ab, guckst dir den Boden an, all die Spuren. Die Spuren scheinen in das Wasser zu führen. Und generell scheint das das Ende des Ganges zu sein. Gut, worthless, worth most worthless 20 ever. Ich will mir tatsächlich den Rand von dem Wasser angucken, also da sozusagen das Ufer endet. Sieht das so aus, als wäre es schon länger so da? Ist da viel so Steinchen und Dreck irgendwie am Wasserdings, oder sieht das eher so aus, als wäre das Wasser erst, würde das Wasser noch nicht so lange da stehen? Das möchte ich gerne wissen. Ich könnte auch drauf würfeln, wenn du möchtest. Ja, ich überlege gerade, ob ich dich da würfeln lassen könnte. Gib mir einen Investigation-Check. Okay. Ja. 12. Nein. Ja, doch, 12. Okay. So wie du schätzt, wie Wasser durch diese Höhlen fließen würde, das kannst du dir vorstellen, dass es potenziell nicht alles, aber das ein guter Teil davon, von diesen enormen Regenfällen von den letzten Tagen sein könnte. Sollen wir doch oben lang gehen? Also ich meine, den anderen Weg gehen? Also ich meine... Habt ihr denn das Ende gesehen? Nein. Nein. Ich kann unter Wasser nicht atmen, wie seid ihr gekommen? Weit. Aber ihr konntet das Ende nicht sehen? Nein. Woher wisst ihr, dass es weit war? Weil ich fast ertrunken bin. Wir waren 400 Fuß weit. Lass uns umdrehen. Ja. Ihr dreht um, backtrackt ein Stück des Weges und wendet euch jetzt dem anderen Gang zu. Hunde, wir kommen. Seht, linke Pfad beginnt langsam Steigung nach oben anzunehmen. Und wie bei dem letzten Pfad kommt ihr ein paar Minuten weit, vor ein Hindernis vor euch auftaucht. Ihr seht ein Monster, okay. Großes, enormes Loch im Boden. Nach unten, und es ist bestimmt 30, 40 Fuß tief. Die andere Seite ist circa 3,5 Meter entfernt, scheint da wieder weiter zu gehen. Kann ich was auf dem Boden des Loches erkennen? Oder überhaupt irgendwas in dem Loch? Dem, was du im ersten Moment siehst, gib mir einen Perception-Check. Das werfen? Oder was meinst du? Das, ob, glaub ich, mit dem 5. Also Perception? 14. 14. Okay. Ja. Guckst runter, ist jetzt anzugucken und siehst ganz unten im Loch, bisschen an die Seite gelehnt, bisschen zerschmettert da liegend, der Karren. Eine Gestalt scheint tot zu sein. Sie ist die Arme widerlich zu den Seiten verdreht von dem Sturz, Kopf einfach nur noch Matsch. Diese seltsam farbenfrohe Kleidung an. Wie so eine Mischung aus bisschen gelb, ein bisschen rot, blau, so eine Art gelber Latz, der nach unten fällt. Das Gold von dem gehört mir. Sieht es edel aus? Es sieht weniger edel als einfach bewusst farbenfroh aus. Okay. Willst du dir das da angucken? Will ich in ein 30, 40 Meter tiefes, dunkles Loch steigen, wo irgendjemand räudig verendet ist? Ich glaube nicht. Falke. Springen? Ich würde gerne versuchen, runterzuklettern. Hier, halt mal. Und ich gebe dir ein Seilende, binde mir das andere ganz schlecht um meinen Bauch. Okay. Und kletter dann runter. Gib mir zwei Athletics-Checks. Der erste ist eine 17 und der zweite ist eine 14. Okay. Gehst ein bisschen den sichereren Weg, es dauert eine Weile, das Stein an der Seite ist grob, aber du schaffst es in den meisten Fällen doch noch irgendwie ein paar Feldspaten zu finden, die du durchklammern kannst. Als du circa ein, zwei Minuten später den Boden der Grube schlägst. Nice. Ich würde gerne den Kadaver durchsuchen, oder erstmal würde ich ihn mir gerne näher angucken. Ist er wirklich tot oder? Also wie gesagt, du siehst, es scheint auf dem Kopf gelandet zu sein. Die Hälfte von dem Kopf ist einfach zur Seite weggesperrt. Er könnte mich auch nicht mehr beißen, wenn er plötzlich wach wird. Teil von dem Mund ist noch da. Okay. So ungefähr so an der Kante. Dann bin ich vorsichtig, aber ich würde ihn gerne vorsichtig looten. Okay. Ich ruf runter, guck mal, ob ein Zahn fehlt. Okay. Gib mir einen Investigation-Check. Das ist eine 4. Okay. Das ist die farbenfrohe Kleidung. Tastest ihn so ein bisschen ab. Die Stellen sind ein bisschen weicher und die Stellen sind ein bisschen härter. Mhm. Ziemlich alles, was du mitkriegst. Bring den hoch. Wie tief ist die Grube ungefähr? 40 Fuß. Alles klar, dann mache ich mir das Seil, mache ich weg von meinem Bauch und binde das um den Leichnam. Sima! Hilf mir! Ich halte mich aber auch noch mit dran fest. Echt? Ja? Du Arsch. Okay, ja, dann... Gib mir ins... Bull, wer von euch zieht Haupt und wer... Er zieht Haupt und ich dann gib mir einen Athletics-Check mit Advantage. Ist das wirklich? Okay. Ich kletter aber auch mit, so, ne? Also ich werde mich jetzt nicht nur da ranhängen und mich hochziehen lassen. 12. So, okay. ich hätte auch nicht besser gewürfelt. zieht und es dauert. Das Seil droht zu reißen auf dem Weg, aber mit vereinten Kräften schafft ihr es über die nächsten 5 Minuten, den Kadaver und auch den Körper von Turok hochzuziehen. Boah, das hat aber lange gedauert. Du bist dick. Schwer heißt das. Nein. So, was ist das? Was ist das hier? Weich, Kleidung. Das ist ungefähr alles. Will mir den mal angucken. Gib mir einen Investigation-Check. Das machst du gerne. Das ist eine 15. So ein bisschen durch die Taschen. Findest 3 Bronzestücke. Den Mann. Und ansonsten merkst er an seinen Händen dicke Schwielen. Und die Hände sind so ein bisschen vernarbt. Merkst der Körper an sich ist dürr, aber drahtig. Mhm. Und ansonsten... Was war das, ein Mensch? Relativ scheint ich ein Mensch gewesen zu sein. Mhm. Die Haut ist so ein bisschen braun geworden, du siehst, war schon öfter dazu lange in der Sonne gewesen. Ansonsten aber trägt eben dieses farbenfrohe, helle Kostüm. Aus dieser Gegend hier? Also so... Ist es hier sonnig? Ist der tätowiert? Eher weniger. Du siehst... ein, zwei Tätowierungen. Mhm. Sehr Tätowierungen wie von sehr einfachen Leuten. Mhm. So sehr, so nicht sehr professionell gemacht, sondern sehr simpel. Ja. Ist sein Gebiss intakt? Also so die Hälfte von seinem Kopf, so ab hier fehlt. Okay. Und das, was du siehst. Der ist aber auch schon länger als intakt. Schlecht in Stand gehalten, Zähne. So ein paar fehlen, ein paar sind von Löchern zerfressen. Der ist länger als einen Tag tot. Wollt ihr noch was mit dem? Ich reiß mir ein Stück von dem Stoff ab. Okay. Mit so ein gelbes Stück oder ein rotes Stück? Oder ein blaues Stück? Eins, was die ganz alle Farben des Regenbogens sind. Okay. Ich nehme mir das Seil ab, ja. Binde es mir um den Bauch, drück dir das Ende in die Hand, halt fest. Dann nehme ich Anlauf und versuche über die Grube zu springen. Okay. Gib mir einen Athletik-Check. Eine 11. Okay. Gib mir einen Dexterity Saving Throw. Yay. Das ist eine 9. Okay. Und dann gib du mir einen Athletik-Check. 18. Okay. Du nimmst Anlauf, springst, versuchst die andere Seite zu greifen, aber merkst schon, ab dem zweiten Meter, das wird nichts. Als du auf die andere Seite knallst, versuchst du dich festzuhalten, ihr hört ein bisschen das Kreischen von Fingernägeln auf dem Stein, bevor du nach unten fliegst und gegen die Wände schlägst. bekommst 5 Bludgeoning Damage. Allerdings wirst du noch in der Luft gehalten. So, mit einer Hand. Oh. Das war keine gute Idee. Mir geht's gut. Möchtest du wieder hochkommen oder willst du auch noch was da unten suchen? Ich komm schon selber hoch. Und dann versuche ich auf der anderen Seite hochzuklettern. Okay, gib mir einen Athletik-Check. Das ist so ein Klassiker. Wie eine 24. Okay. Ich würde gerne, während er hochklettert, der Leiche nochmal den Kopf zertrümmern, doppelt hält besser und sie dann wieder zurück ins Loch treten. Danke. Okay. Du beginnst, dich an der Seite lang zu hangeln. Jetzt ein bisschen besseres Gefühl für den Stein. Du bist auf der anderen Seite an und kletterst hoch, während du der Leiche in den Kopf sie ins Loch trittst und circa einen Meter, zwei Meter von dir entfernt. Körper. Und unten ein weiteres Mal zerschellt. Ich wollte gerade sagen, das war ganz schön knapp. Achtung! Oh. Da würde ich das Seil oben irgendwo festmachen, okay, wenn es was gibt. Ja, du hast an den Seiten immer mal wieder diese hölzernen Stützpfeile. Mhm. Dann würde ich das noch festbinden. Okay, gib mir den Style of Handshake. Eine grandiose 3. Okay. Du, das ist der Knoten. Du bist. Ja, ist das Seil fest lacht. So. Und, ich zieh mal so zur Probe dran. Oh. Ah, ich wollte schon sagen, das ist gut festgemacht. Seglerknoten sollen sich ja leicht lösen, ne? Nochmal. Schmeiß rüber. Okay, ich schmeiß ihm mein Ende des Seils rüber. Ich weiß nicht, was ihr Sterblichen da macht. Ja, Seil fliegt auf die andere Seite. Das ist jetzt nicht nur an die Hüfte gebunden, sondern auch das andere Ende des Seils. Was willst du denn mit dem Seil auf der anderen Seite? Ich möchte es festmachen, damit ihr rüberkommen könnt. Aber das verstehe ich nicht. Wir haben ja jetzt kein Seil mehr auf unserer Seite. Ich habe auch noch eins. Aber kannst doch wieder zurückwerfen. Ich habe auch noch eins. Ich versuche es erneut festzumachen. Vergiss es. Ganz ehrlich. Weiteres Mal. Genau denselben Knoten machst du an genau derselben Stelle. Draufgeschissen. Ich miss die Steppe da jetzt rüber. Okay. Seht wir. Ushepti. Tut mir leid, Leute. Ich hab vergessen, wie man Knoten macht. Weiteren Schritt auf den Abgrund zumacht. In diesem schwarzen Nebel vom Moment vergeht und auf der anderen Seite wieder auftaucht. Ui. Das kann ich nicht. Nun, jetzt ein, zwei Sekunden später der Knoten einfach von alleine. Einfach fällt. Nun ja, wenn ihr mir noch ein Seilende. Gut, ich halte ein Seilende fest, das andere werfe ich wieder rüber. Danke. Okay. Und dann Running Long Jump. Okay, gib mir einen Athletics-Check. Ich überlege noch, wie ich das am besten mache. 13. 13. Das ist genau, was du gebraucht hast. Ich weiß, was ich mache. Das Anlauf, springst, schaffst es gerade knapp, dich noch mit den Fingern an der anderen Seite festzuhalten. Drückst dich hoch und stehst jetzt auch auf der anderen Seite. Ihr habt jetzt beide Seilenden bei euch, ne? Oh, warte. Ach ja. Jetzt stell dir mal vor, du wärst die Adjuvant, die einfach zwei Schlangen als Arme hat. Oh nein! Da werden solche niedrigen Set of Hand Rolls auf jeden Fall gerechtfertigt. Hast du die eine Seite rübergeworfen? Ja, wenn du eine Seite möchtest, dann schmeiß ich die eine Seite rüber. Ich brauch nur ein Seilende. Also während die Zirkusgruppe da weitermacht, setze ich Mordecai mal auf den Boden und schicke ihn mal den Gang weiter runter. Okay. Aber er soll vorsichtig sein. Und ich guck durch ihn durch. Wicke meinen Arm so dreifach in das Seil ein, dass ich da einen richtig festen Grip hab. Und dann möchte ich einmal an der Höhenwand das Loch umkreisen, die andere Seite. Willst du klettern oder willst du rennen? Das stellt sich cool vor. Ich wollte jetzt. Ja, also ich weiß nicht, ob du kleiner wirst, ob du so Prince of Persia-mäßig auf einer Hand ich wollte eher Prince of Persia-mäßig jetzt an der Wand entlanglaufen. Aber jetzt, wo wir drüber reden. Ja, dann mach doch. Ja, ja. Ich sehe, wie er sich darauf vorbereitet und bereite mich darauf vor, bekräftigt am Seil zu ziehen. oder einfach das. Ich nasche eine Ration. Mir, gib mir einen. Wo läuft diese? Ist das. Gib mir einen Akrobatik-Check. Das ist eine 8. Seht ihr, einmal Anlauf nehmen, sich vorbereite, so einmal mit beiden Beinen knackt, dann anfängt zu laufen, an der Wand ungefähr einen Meter weit kommt, bevor er... Ich schreie im Fall, schreie ich, zieh jetzt! Zieh ich, während er so leicht anfängt abzurutschen. Okay. Gib mir einen Athletik-Check und du gibst mir einen Dex-Save. Oh Gott, ja, nehme ich. Eine 3. Was mit zum Dex, ne? Bin ich am Seil. Ich bin mit meiner Spinne. Seil ist eine 7. Okay. Eine 7 habe ich. Als du jetzt rennst, abrutscht an der Seite, hört das Kreischen vom Metall, als deine Stiefel abrutschen. Und dann fängst du runter zu gehen. Du spürst an deiner Hüfte dieses. Ich hoffe, es ist gerade noch so, dich an den Fels an der Seite zu krallen, bevor du in den Abgrund fällst. Ich möchte bitte. Achso, jetzt. Aber ich bin noch am Seil dran, ne? Ja. Darf ich das noch so? Ja, dann. Oh Gott. Gib mal her, was machst du da? Und, hast du das da noch in der Hand jetzt oben? Ich würde es gerne versuchen, dir zu entreißen. Hast du gerade diese Bewegung gemacht? Hab ich? Merkst du, wie du weiter runtergelassen bist? Ja, okay. Das dann ist ich falsch. Ich möchte gerne nach oben. Okay, und, gib mir einen Athletik-Check. Ja. Ich stelle mir jetzt beide Füße gegen die Wand und dann. 2. Pull ich mich langsam aufwärts. Ich schicke Mordecai 100 Fuß den Gang runter. Okay. Dann sagen wir mit vereinten Kräften so über die nächsten 5 Minuten, schafft ihr es ihn auch, diese ca. 3 Meter noch hochzuziehen. Wie viel Echtzeit haben wir gerade an die Grube verschwendet? Genug. Viertelstunde ungefähr. Witzig. Guckst du die Augen der Spinne, die jetzt so Steine einen Gang entlang läuft. 100 Fuß von euch entfernt und ist ein Stück weiter entfernt, sieht, dass der Gang nicht unpassabel, also halb eingestürzt ist. Hm. Geröll, das da liegt, mehreren Steine. Zieh euch jetzt. Wir haben gleich noch mehr Gelegenheit, damit ihr euch umbringen könnt. Triumphierend auf der anderen Seite des Ganges steht alle. Ich gucke sehr verbissen. Ja, dann lasse ich Mordecai da mal sitzen und dann gehen wir los, was? Okay. Weg da durch. So. Wenn du ihm vorbeikommst, natürlich. Okay. Lauf. Am liebsten so eine kaputte Stelle, wo er dann immer drin sitzen kann. Halbe Minute, Minute. Vor ihr seht, vor euch, dieser halb eingestürzte Gang. Geröll und Schutt liegen da auf dem Boden, scheint aus der Decke rausgebrochen zu sein. Unter diesem Geröll begraben. 2 Gestalten. Oh. Ein Mann und eine Frau. Farbenfrohe Kostüme gehüllt. Das Gesicht von Blut verklebt. Sie seht, der eine Schädel ist halb eingeschlagen von den Steinen. Ihr Arm ragt noch so ein bisschen aus der Seite raus. Und ihr seht eigentlich nur noch so dieses goldgelbe Haar. Blond, was an der Seite noch so ein bisschen herauskommt. Kann ich ausmachen, wie lange die schon tot sind ungefähr? Gib mir einen Investigation-Check. Mit 10. Weniger als eine Woche auf jeden Fall. Wir ähneln wahrscheinlich auch dem Typen. Von den Kostümen her und so. Ich glaube, wir haben es ja mit einer Sekte zu tun. Oder einem Kult. Oder die sind einfach hier reingefallen. Die beiden waren sofort tot. Der andere wollte rüberspringen. War auch sofort tot. Die sind mit dem Karren hier wahrscheinlich. Also, hier sind ja Leute mit dem Karren reingegangen und die haben sich getrennt. Diese beiden sind noch nicht so lange tot wie der Mann in der Grube. Wie lange war der Mann in der Grube denn tot? Er war ja schon ziemlich eingefallen. Oder? Also, ich glaube schon, ja. Also er war weniger körperlich eingefallen, als dass seine Statur einfach generell sehr drahtig ist. Ach so. Sehr schlanker, drahtiger Körper. War der, die beiden, also auch die beiden jetzt, die, wenn man sich so anguckt, ich weiß, das ist, wer weiß, habe ich den Eindruck, dass die in die Höhle rein oder aus der Höhle raus wollten? Also sind die in unsere Richtung unterwegs gewesen oder in die entgegengesetzte Richtung? Wenn du unsere Richtung sagst, meinst du die Richtung, aus der ihr kommt oder die Richtung, in die ihr geht? In die Richtung, in die wir gehen. Also ich gucke auch nochmal nach Spuren, ob da auch Spuren dahin führen, so, wenn es irgendwie geht. Oder ist das so gewesen, dass die sozusagen raus wollten? Scheint so auszusehen, als ob sie in dieselbe Richtung unterwegs waren wie... Die wollten auch rein. Hm. Und der Einsturz, ist das auch vom Wasser verursacht worden? Investigation Check. 24. Scheint so. Hm. Aber du hast das Gefühl, als du dir das anguckst, dass dieser Stollen generell schon sehr, sehr stabil ist. Hm. Muss schon sehr Unglück haben, dass einem das passiert hier. Hm. Hm. Kommen wir in dem Gang weiter? Müsstet vielleicht ein paar Steine wegräumen, euch ein bisschen durchzwängen, aber ist definitiv passabel. Fange ich direkt mal an mit mehr Steinen wegräumen. Okay. So über die nächsten 5, 10 Minuten schafft ihr es, viel von dem Geröll zu der Seite und den Schutz zu packen. Legt die Körper ein bisschen weiter vor. Ihr seht jetzt von diesem grauen Gestein und Geröll gefärbte Kleidung, die eigentlich auch mal diesen farbenfrohen Touch hatte und könnt euch jetzt... Haben die, während die Steine wegräumen, haben die beiden irgendwas dabei? Auch wieder so 2-3 Kupferstücke, ansonsten nichts. Nichts. Nur diese Gewänder, da drunten sehr einfache Unterwäsche. So. Aber auch bei dem Mann hier siehst du wieder stark Spielen an den Händen. Mhm. Doch schon gebräunte Haut. Scheint sehr viel in der Sonne gewesen zu sein. Also Bauern und, vielleicht. Keine Minenarbeiter? Keine Minenarbeiter. Auf keinen Fall. Dafür sind die zu braun. Ihr werdet doch braun, wenn man euch in die Sonne legt. Kenne ich Teile des Landes, wo solche Art von Klamotte irgendwie verbreitet also ist? Also du vielleicht nicht, aber Menschen werden braun, wenn man sie in die Sonne legt. Eine alte Tracht oder gibt es irgendwas, wo oder ich weiß? Feuer. Dann werden sie erst schwarz. Check. Kommt doch an, wie lange man sie kommt. Also knusprig. Ja. Das ist eine 15. Sehr lange in der Sonne und das sind keine Adligen. Jupria ist generell ein eher regnerisches Land. Mode in Jupria ist generell auch eher so auf der bisschen dunkleren Seite. Mhm. Weniger farbenfroh. Definitiv. Keine Schriftzeichen auf der Klamotte. Nur so bunte Muster. Ja. Hm. Ja. Das sind Anziehsachen, die Aufsehen erregen, auf jeden Fall. Ja. Ist auch keine Funktionsklamotte, also irgendwie. Nein, definitiv nicht. Ja. Ja, dann weiter durch den Gang. Bauern. Das sind Bauern. Warum sollten Bauern so bunte Klamotten tragen? Jetzt nicht mehr. Weil sie vielleicht irgendwo auf irgendwas feiern wollten oder so. Und das ist dann jetzt hier kaputt gegangen. Das ist doch egal, finden wir einfach den Typen, dem der Elefant gehört und schneiden ihm die Ohren ab. Weiß nicht, ob ich den noch finden will, ehrlich gesagt. Schon ziemlich abartig. Ja. Ich glaube, dass das Loch in der Wand das kleinste Problem ist gerade hier. Okay. Also. Ich gehe vor. Glaube ich. Okay. Lauf weiter. Andere 10 Minuten circa. Vor sich jetzt vor euch. Der Gang öffnet. Mhm. Wieder nach draußen führt. Und wieder schlägt euch diesmal noch stärker dieser Geruch von Verwesung entgegen. Und dieser grünliche Nebel, jetzt stärker grünlich, ist jetzt so dicht, dass es schwer ist, fast die Hand vor Augen zu sehen. Und trotzdem könnt ihr zumindest noch ein Stück weit eure Umgebung wahrnehmen. Ich will vorsichtig voranschreiten und mich nach Fallen umsehen. Hm. Das geht. Lasst weiter. Gib mir einen Perception Check. 2, aber es war ein Natural 1, also ist das scheißegal. Okay. Du versuchst dich umzusehen. Sehr weiterläuft, wieder über so eine Art Trampelpfad auf dem Boden, tief in den Matsch einsinkt. Als ihr kurze Zeit später seht, wie sich Schemen von Gebäuden abzeichnen. Und vorne, tief in diesem Matsch getrieben, ist ein Pfahl, auf dem ein Schild steht. Und darauf steht Dirna. Dirne? Dirna. Dirna. Woran ihr euch erinnert, was euer ursprüngliches Ziel war eigentlich. Das nächste Dorf. Ah, wir sind da. seht jetzt, wo ihr an die Gebäude rantretet, die Straßen, wie der Nebel sich fast ein kleines bisschen lichtet und ihr wieder ein Stück weiter zumindest sehen könnt. Irgendwelche Anwohner zu sehen? Ja. Du siehst, in den Gebäuden sind größere Terrassen, größere Gärten, sind diese sehr einfachen Bauernhäuser. Und in der Ferne ein, zwei Schemen, die sich schlurfend durch die Stadt bewegen. Hey! Hier! Scheinen nicht zu reagieren. Gehe ich auf sie zu. Okay. Ich gehe mit. Geht. Ich halte mich hinten. Schön zu. Tretet näher ran und näher ran. Und seht jetzt auf dem Weg zur Rechten ein Haus, in dem auf der Veranda, gerade als ihr dabei seid, die Gestalten zu erkennen, auf der Veranda eine Art Schaukelstuhl steht. Ihr seht diese ältere, bisschen eingefallene Frau, die darauf sitzt, strickt mit diesem langen Bündel Garn in ihrem Schoß. Einfach so fast katatonisch nach vorne und nach hinten wirbt immer mit diesem. Bisschen näher ran und seht jetzt die anderen Leute. Einfache Bauern in einfacher Bauernkleidung. Auch die mit diesem echt katatonischen Ausdruck in ihren Augen. Einfach nur so ein bisschen durch die Stadt schlurfen. Kurzer Zeit, der eine abzubiegen. Zu einem der Häuser öffnet die Tür, tritt ein, schließt die Tür hinter sich. Dann gehe ich mal zu der Omi hin. Und tritt auf die Veranda, auf die Stufen, stellt sich vor sie und weiter wippt sie einfach nur, scheint fast durch dich durchzukommen. Ich stelle mich vor sie und Message. Hallo. Sie nach oben, du siehst diese fast vom Nebel beschlagenen dicken Brillengläser. Ja. Sie ist kein. Sie ist kein Zombie-Elefant. Das habe ich nicht. Auch nicht gedacht. Kann sie nur mit dir reden oder? Also, das war jetzt ein Austausch und ich habe gesagt, sie ist kein Zombie-Elefant. Starre vorbei. Es sei denn, wenn sie. Hat sie gesprochen oder hat sie telepathisch geantwortet? Sie hat gesprochen. Ja. Kennt ihr jemanden, der Elefanten hat, die auch noch weglaufen, wenn die tot sind? Und sie so ein bisschen hoch, scheint immer fast durch euch durchzugucken. Und streckt jetzt diese langen, dünnen, eingefallenen Finger raus und fasst dir auf deine Wangen dich an. Das will ich nicht. Ziehst dich weg, als sie ein bisschen ins Leere greift. Valra, bist du zu mir zurückgekehrt, endlich? Jute, ich hab dich so vermisst. Mit meinen Arme. Sie versucht so ein bisschen gebrechlich aufzustehen und nach dir zu greifen, aber fällt dann auch wieder auf diesen Stuhl. Nachdem sie das gesagt hat, scheint sie einfach weiter ins Nichts zu kommen. Die ist verrückt, die Tante. Ich glaube, hier geht was anderes vor sich. Was ist das? Und ich zeige ihr das Stück Stoff. Und sie das Stück Stoff an und sagt: Ah, die Vorstellung. Heute Abend. Ja. Die Vorstellung. Seht sie euch an, bevor sie weiterziehen. Und verfällt wieder in dieses platonische Wippen. Faules Volk. Schauspieler. ein Roboter, wie die meisten Kunstkritiker. Großmutter, kannst du uns sagen, wo dieser Nebel und dieser Gestank herkommen? Ich höre mir an, fixiert sich fast ein bisschen auf dich und sagt: Welcher Nebel, junger Mann? Verfällt wieder einfach in diese Schaufel, in diese Schaukel. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das fahrende Volk und alles, was hier passiert und auch die Olle. Sind alle verrückt, glaube ich. Da hängt. Nee, ich glaube, das fahrende Volk ist dafür verantwortlich. Ja, Nun gut, dann... Zirkus, Elefant, natürlich. Lassen wir die Großmutter alleine. Großmutter, wo ist die Vorstellung? Wo ist das Zelt? Der Lichtung jenseits des Dorfes. Aber betretet sie nicht vor Abend. Warum? Erst dann geht die Vorstellung los. Okay. Großmutter, in welche Richtung ist diese Lichtung? Moment. Seht ihr, wie sie sich anguckt? Sich einfach aufsteht. Sich umdreht. Tür zu ihrem Haus öffnet. Das einfach betritt. Immer noch so. Einfach weiter in die Leere starren. Und sie ist weg. Ist die Tür offen? Die Tür geschlossen. Sie scheint nicht abgeschlossen zu sein. Wissen wir, wie viel die Vorstellung kostet? Eigentlich Geld zu können wir uns das leisten? Mit vier Leuten in den Zirkus gehen, das ist schon wie eine ganze Familie. Das. Ich mach die Tür auf und rufe so halblaut rein. Großmutter! Warum hast du so geschlossene Türen? Dürfte ich euer stillen Ort benutzen, da wir gerade auf der Durchreise sind und ich möchte mich nicht in der Natur erleichtern. Sie ist die Frau ein Stückchen weiter drin in diesem Raum. Ich würde mich versuchen reinzusneaken und gucken, ob ich irgendwas an Wert finde. Okay. Sitzt auf so einem Schemel und starrt so ein bisschen so halb den Kamin an, aber eigentlich halb die Wand. Sitzt einfach davor und guckt dahin. Du kannst mir, musst mir nicht mal einen Stealth-Check geben, sie scheint dich überhaupt nicht wahrzunehmen. Tritt ein, gib mir einen Investigation-Check. Was ist denn los heute? Eine Elf. Elf, okay. Guckst dich um, durchwühlst so ein paar Schubladen. Du findest sehr, sehr gezeichnetes, fast Kohlebild von drei Personen. Sie kannst du dir vorstellen, dass sie ein bisschen jünger war, noch zwei junge Männer. Findest zwei, drei Kupferstücke und ansonsten noch ein paar Farmutensilien, Hake, außerdem Mistgabeln und sowas im hinteren Teil in so einer Art Schuppensektion, einem weiteren Raum. Drei Betten und ein Schrank mit teils Frauenkleidung, teils Männerkleidung drin. Ja, nichts von Wert. Ich lasse es liegen und gehe wieder. Okay. Verlässt das Haus wieder. Steht immer noch davor. Entschuldigung, ich musste mal kurz. Mhm. Das ist ein Konzept, was mir immer fremd bleiben wird. Du bist halt nur eine Maschine. Okay, aber ich weiß nicht, wie sich das normalerweise mit den Pausendingern verhält. Es ist jetzt 10 nach 8. Wir können eine machen, ne? Können wir eigentlich, ja. Wie lange machen wir normalerweise? 15 Minuten oder was? Viertelstunde machen wir, ja. Viertelstunde, easy. Dann machen wir jetzt eine kleine 15-minütige Pause und dann sehen wir uns wieder. Bleibt dran. Explorers Pack. Dankeschön. Fettverbrennung mit Kalorios. Ja. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet eure Pause genießen. Und ja. Wir, jetzt müsst ihr wieder arbeiten für uns. ja, dann wollen wir doch direkt weitermachen, wo wir uns der Conclusion dieses kleinen Abenteuers nähern. Ihr steht immer noch in diesem widerlich nach Verwesung riechenden, grünlichen Nebel eingenommenen Dorf Dirna. Leute, die wenigen, die ihr seht, katatonisch einfach nur einen Fuß vor den anderen setzend, scheint nicht ganz mit dem Geist dabei, einfach durch die Gegend laufen. Ansonsten seht um euch herum, gesagt, noch einige Gebäude, zwei Gestalten, die einfach laufen. Ich will mal eine Person anrempeln, an der wir nach vorbeikommen und gucken, wie sie reagiert. Okay. Du sich näher hin, siehst einen bäuerlich angezogenen Mann, etwas älter, läufst auf ihn zu und tackelst ihn aber mit der Schulter an. Siehst, der Mann strauchelt für einen Moment, landet im Matsch. Langsam an aufzustehen. Geht weiter. Was ist los mit den Leuten hier? Dieses fahrende Volk ist ein Kult. Ich sage es euch immer wieder. Wir müssen zu dem Zirkus. Genau. Es ist jetzt, von dem, was ihr schätzt, solange wie ihr den Tag verbracht habt, auch circa Stunde, anderthalb Stunden bis Abend. Ich würde gerne eine kleine Shortrest machen. Okay. Eine kleine Shortrest. Eine kleine Shortrest. Eine Quarterrest. Eine Shortrest. Eine Mini-Rest. Dann würde ich gerne Arcane Recovery währenddessen machen. Okay. Wollt ihr einfach auf der Straße rasten? Oder wollt ihr schon? Ich würde im Schaukelstuhl der Alten Platz nehmen. Okay. Setz dich in den knarzenden Schaukelstuhl. Du kniest dich auf der Veranda hin. Und ja. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Rastet ihr? Ich würde gerne mich auf die Suche nach dem Bürgermeister machen, während die anderen rasten. Okay. Ja. Finde ich ein offensichtliches Rathaus? Ups. Ich bin ja auch voll, ich kann sonst mitkommen. Lieber ist vielleicht safe. Okay. Gib mir beide einen Investigation-Check. Oh Gott, was ist das? Wir wissen nicht, was passiert. Was wolltest du? Investigation? Das ist 13. Okay. Danke. Wurde das nach der Shortrest oder während der anderen? Nee, können wir auch nach der Shortrest zusammen machen. Okay. So eine halbe, dreiviertel Stunde geht vorbei. Okay. Ihr beginnt zu suchen, so ein bisschen durch die sehr breiten Straßen, seht noch mehr Karrenspuren da. Zu noch die Leute, die sind wankend ihren Weg machen. Und es dauert so eine weitere Viertelstunde, bevor ihr von einem etwas, immer noch klein, sehr bäuerlich gehaltenen, aber etwas größeren Haus ankommt. Achso, nein, so wie das war. Die Tür ist so ein bisschen angelehnt nach innen und die Fenster sind allerdings zu. Ich würde gerne reingehen. Okay. Ich hau die Tür einfach auf und schlägst gegen die Tür. Knarrend fliegt sie auf. Knallt auf der anderen Seite gegen das Holzhaus. Ist jemand da? Betrittst den Raum. Guckst rein und siehst hinteren Teil eine Treppe, die hoch ins zweite Stockwerk geht. Auf der rechten Seite einen großen Schreibtisch, hinter dem ein älterer Mann sitzt, kahl rasiert, längerer Bart. Und links ein, zwei Sessel, die so ein bisschen auf diesen Schreibtisch zu zeigen. Gerade der Mann Stift in der Hand hat, damit einfach nur den Schreibtisch tippt. Sieht der genauso apathisch aus wie alle anderen? Ich schau mich um. Ich habe viele Fragen an dich. Und ich hoffe, du wirst sie auch gut beantworten. Antwortet ihr nicht. Ja. Hallo? Wisch ihm so ein bisschen vor da vom Gesicht. Schaut einfach weiter durch deine Hand durchzugucken. Klatsche ich ihm eine. Ja. Ist den Kopf wieder für einen Moment zur Seite fliegen. Sich wieder aufregen. Weiter mit dem Stift einfach auf den Tisch knallen. Alter, Tuch, du wirst an den Leuten hier wirst du nichts rauskriegen. Du kannst mir ein bisschen Investigation-Check geben. Gebe ich dir. Oh, Natural 20! Das macht mich sauer. Du guckst dich um. So ein bisschen durch die Schubladen, siehst ein paar Schubladen raus, ziehst durch die Kommoden und so. Das einzige borderline interessante, was du findest, ist dieses sehr schön gearbeitete, auf rotem Papier gedruckte Pamphlet. Gib mir das. Auf dem steht: Bald in eurer Stadt. Leute von Dirna, bereitet euch vor. Der Zirkus von Bel. Von Bels kommt. Bels, Bels, Bels. Das ist auch das Symbol, was ja auf dem Hund war, ne? Aber auf dem Elefanten. Achso. Aber ich bin nicht da, das weiß ich schon. Steht da auch, wo die hin, also wo die sind? Irgendwie am Festplatz am. Ich wirklich, es wäre so ein Papier. Unten sind noch so ein paar schöne Zeichnungen drauf von Leuten, die jonglieren und all sowas. In dem Moment allerdings, als noch eine gute Stunde, eine Viertelstunde verbracht habt. Was wolltest du? Ich wollte gerade sagen, geht irgendwas von dem Papier aus? Spüre ich irgendwas? Oder ist es einfach nur ein Stück Papier? Gib mir einen Arcana-Check. Verstehe ich nicht. Ja, was ist das? 6, 7. Merkst vielleicht dieses kleinste bisschen magische Aura, aber scheint kein direkter Zauber darauf zu liegen. Okay. Jetzt allerdings den Bürgermeister seht, wie er seine Tasche greift. Eine Art kleine Taschenuhr rauszieht. Auf die Uhr guckt. Guckt so. Oh, so spät schon. Ich darf nicht zu spät sein. Und sich knarrend aus seinem Stuhl erhebt und anfängt in Richtung der Tür zu schleichen. Hol die anderen. Wir treffen uns auf den Platz. Und dann alles klar. Laufen wir die mit der Hand. Und ich würde mich gerne auf die Suche nach den anderen beiden. Ja, ihr seid doch nach der Short Rest. Also ich dachte eigentlich auch, dass wir zusammen. Wir sind zusammen. Wir zwei sind. Und Ihr seid zusammen auch. Ja. Okay, cool. Seit gestern. Ja. Offiziell. Ja. Oh, Romantic Subplot im One-Shot. Seid doch ganz frisch. Ja, dann. Das Konzept von Liebe scheint dir auch nicht vertraut. Hashtag Beardlove. Okay, als ihr lauft, dem Bürgermeister folgt, kommt ihr ein paar Minuten weit, vor ihr Schippen hört. Seht zu der Seite der Straße diesen etwas älteren Mann, auch sehr, sehr, sehr ärmlich angezogen, mit einer großen Schaufel, scheint dabei es Löcher auszuheben. Neben ihm ein Karren, auf dem 4, 5 Körper liegen circa. Menschlich ist? Scheint menschlich zu sein. Seht alle in diese bunten Kostüme gehüllt, übersät mit einer Vielzahl an Wunden. Ihr seht, einer der Männer scheint einfach gebrochen zu sein. Feminin anmutende Gestalt, bis zur Entstellung einfach verbrannt und ihr seht nur noch das letzte bisschen Haar. Ich flüstere den anderen zu. Ein Mann, mehrere Stichwunden anscheinend im Körper. Dieser Leichengräber zu dem Karren. Gebt euch so apathisch wie möglich. Lasst uns erst auffallen, wenn wir zustechen. Apathisch kann ich. Dieser Leichengräber zieht eine der Leichen von dem Karren, wirft sie in eins der Löcher und fängt an, es zu verscharren. So. Was für eine trostlose Gegend. Sieht der auch aus, als würde er unter einem Band stehen und einfach nur seine Arbeit machen? Ja. Oder ist. Okay. Als ihr jetzt an den Rand des Dorfes kommt, fangt ihr an, diese Musik zu hören. Gebt mir alle einen Perception Check. Ich dachte jetzt auch Wisdom Saving Throw. Ja, ich hab jetzt auch. Natural 20. Okay. 7. Okay. Was war der Perception? Ja. Es hört sich ein bisschen an, wie ihr wart alle schon in größeren Städten unterwegs und habt teils Männer oder Frauen gesehen, die diese Musikkisten bedient haben, an denen man kurbelt und die diese joviale Musik machen. Und im ersten Moment hört es sich so an. Wer von euch hat über eine 10? Ihr hört und du hörst genau, dass sich unter dem eigentlich jovialen Ton dieser Musik fast dieses widerliche, aber sehr subtile Kreischen von fast wie Metall auf Metall mit dieser Musik mitschallt. So wie man dieses sehr, sehr widerliche Instrument darunter spielen würde. Ja. Weiter hört diese jovial, aber unheimliche Musik aus dem Wald um das Dorf herumkommen. Folgt dem Bürgermeister weiter und seht jetzt, wie sich an den Seiten mehr der Dorfbewohner eurem Zug anschließen. Seid jetzt mit 5, 6 Personen unterwegs, die in gewissem Abstand zueinander einfach Richtung des Waldes laufen. Folgt der Musik und dem Bürgermeister und circa 10 Minuten später tretet ihr auf einen Lichtung. Ihr seht, wo vorher dieser grünliche Nebel all die Sicht eingenommen hat, ist er hier wieder nur fast auf diesem Boden begrenzt. 5 bis 10 Zentimeter steigt er über das Gras. Über euch ist der Mond und scheint rot auf euch herunter. Ihr seht vor euch mehrere der Dorfbewohner vor diesem riesigen rot-gelben Zelt. Ihr seht, wie das Zelt zu den Seiten aufgespannt ist. Und die Leute, die so einem kleinen Art Podest vorbeigehen, wo ein Mann steht, also jetzt ein paar Geldstücke anscheinend dahinlegen und dann in diesem Zelt verschwinden. Obwohl ihr auf das Zelt zugeht, seht ihr nicht, was darin ist. Scheint einfach fast vollkommene Finsternis darin zu sein. Zumindest aus diesem Winkel. Ihr seht, die Karten verkauft ein Mann, In gutem, wenn auch schmutzigem Anzug. Sieht diesen schwarzen Frack, den er anhat. Den Ärmel, teils schmutzig. Sonst in diesen feinen Zylinder. Kleidung schwarz und ihr seht, trägt eine goldene Maske, die sein halbes Gesicht verdeckt. Hier über die Nase und quasi hier auf der Seite seines Kinns aufhört. Sieht das braune Haar, fällt ihm ölig über die andere Hälfte. Der hat dieses breite Grinsen im Gesicht. Der nach vorne tritt, diesen langen Stab in der einen Hand, sagt: Willkommen! Willkommen, Reisende und Bewohner dieses Dorfes! Willkommen bei dem einen, dem einzigen, Zirkus von Beels. Tretet ein und weidet eure Augen an dem Spektakel. Zeigt auf den Eingang und Dorfbewohner beschleunigen ein bisschen ihren Schritt, beginnen weiter in das Zelt zu treten. Sie jetzt langsam dem Zelt ankommt, das der Ursprung von diesem grünlichen Nebel zu sein scheint und euch in die Schlange einreiht. Ein paar Sekunden vergehen, bis ihr jetzt... Kann ich dem... wie weit ist jemand vor mir? Das hier steht in der Schlange, so, ja. So ein Meter Abstand immer. Kann ich dem... Wo wir haben, haben wir Geld dabei? Ja, klar. Ja gut, dann ist er dabei. Sieht er lebendig oder untot aus? Der Timon? Ja. Du siehst, er hat sehr fahles Äußeres. Mhm. Er sieht durchaus, du siehst keine besonderen Wunden an ihm oder so. Du siehst seine Augen. Irgendwelche Runen oder so? Gib mir einen Perception-Check. Der brennt. Wir waren ja schon entschieden. Naja. Ja, aber der war keine eindeutige 10. Ja, 4, ne? 5. Nicht, dass du wüsstest. Kann ich in seinem Blick irgendwie Leben sehen? Oder zumindest nicht diesen Bann? Oh, definitiv. Du siehst, der Mann guckt lebhaft interessiert umher, mustert die Leute, die eintreten. Und wenn jemand ankommt, der hört mal zu. Ha! Auch schön, euch hier ein weiteres Mal zu sehen. Schüttelt ein paar Hände und klopft Leuten auf die Schulter. Grade. Und sie beginnen, in das Zelt zu gehen. Wir suchen, ohne Scheiß, wenn wir an dem vorbeikommen. Ah ja, hallo. Wir suchen den Besitzer eines Elefanten. Nee. Sie rankommt und... Sagst du ihm das gerade wirklich? Oder ja, das natürlich. Im Pult steht und der Mann euch, Moment, interessant aus diesem, interessiert aus diesem einen Auge anguckt. Ihr seht das andere. Ja, ganz Gesetz, ich tue immer noch apathisch. Genau. Ich mag gut. Das werden wir nicht sowieso. Guckt ihr euch an. Hat dieses breite Grinsen im Gesicht. Als er sagt, einen Elefanten? Ja. Nun, in unserem Zirkus sind viele Dinge zu finden. Ja, euch ist ein Elefant entlaufen und hat eine Gaststätte kaputt gemacht. Und möglicherweise. Den Besitzer dieses Elefanten. Nun, aber für Reden ist doch später Zeit. Bitte, seid Neuankömmlinge? Wunderbar, tretet ein. Nur 3 Kupferstücke pro Person. Wenn ihr reden wollt, können wir dies nach der Vorstellung tun. Ich würde lieber vor der Vorstellung reden. Keine Zeit, mein Freund. Es beginnt bald. Und in der Schlange, mit Verlaub, stehen noch weitere Personen, die rein möchten. Sollen die warten? Ihr seht hinter euch die Dorfbewohner, wie sie fast ein bisschen unruhig werden und ihr jetzt hört, wie sie Stimmen erheben. Hey, ihr könnt ja doch reden. Von denen. Warum geht's nicht weiter? Ich will die Vorstellung sehen. Nun gut, dann lasst uns eintreten. Wissen wir das wirklich? Ich denke, wir werden gleich sehen, was es hier mit dem Zauber auf sich hat. Ihr solltet lieber nicht gucken. Gut, wenn alle reingehen, gehe ich auch rein. So wird. Hier, auf zur Schlachtbank. Ja. Hey, hör euch die Schlachtbank. Bezahlt die Kupferstücke, legt sie auf den Tresen und der Mann, seine behandschuhte Hand, sammelt sie ein und steht unter den Tresen. Und, Worten. Betretet ihr das Zelt? Ich guck mir im Vorbeigehen, werfe ich einen Blick auf diesen Stab. Okay. Den er in der Hand hat. Fällt mir etwas Besonderes auf. Gib mir ein Perception-Stück. 10. Du siehst, der Stab, du kannst nicht ganz einschätzen, aus welchem Material er ist. Es ist diese, es ist sehr, sehr dunkle Material, fast sechskantig. Teils scheinen Gravierungen darauf zu sein. Die kannst du allerdings mit dem Perception-Check nicht wirklich ausmachen. Sie das Zelt betretet. Seht ihr den Innenraum und was vorher einfach nur diese Dunkelheit war, tut sich jetzt auf. Und ihr seht den hell erleuchteten Zirkusplatz darin. Ihr seht kreisrund aufgebaut mehrere Sitzreihen, die die Menge zieren, die die Manege zieren. Seile und Balken hängen von der Decke und das Zelt ist gut gefüllt. Seht, wie nachdem weitere Personen an euch vorbeiströmen und Platz nehmen im Publikum, kommt nach kurzer Zeit auch der Mann in dem Anzug rein. Dreht sich um und beginnt das Zelt zu schließen. Seht, wie euch vorbeischreitet, seinen Weg in die Mitte der Manege macht. Da drin, auf diesem großen Teppich fast, auf dem mehrere Sterne prangen, steht diese sehr, sehr einfache Holzkiste, auf die er sich jetzt stellt. Seht, wie er euch noch einmal erwartungsvoll anguckt und auf die Sitzreihen deutet. Ich hätte gerne versucht, im Reingehen mich unter die Manege zu... Unter die Tribüne, meinst du? Genau. Irgendwie zu verstecken. Also es ist nicht weniger wirklich eine Tribüne, als dass es halt Bänke sind, die da stehen. Es geht nicht wirklich nach oben, aber du kannst versuchen, dich irgendwie zwischen den Leuten. Ja, dann macht das keinen Sinn. Okay. Halt einfach die Augen zu. Setzt ihr euch? Nein. Ich setz mich nicht hin, ich bleib neben der Bank stehen. Ich auch. Mhm. Und euch an und sagt: Nun gut, ich hoffe, dass ihr die Vorstellung auch im Stehen genießen könnt. Also dann. Willkommen zu einer weiteren Nacht, in der euch der Zirkus von Bels unterhalten darf. Ich sehe, die Reihen sind wieder gut gefüllt und wir werden uns bemühen, euch eine fantastische Show zu bieten. Der hat immer noch dieses breite Grinsen im Gesicht. Ich weiß, ihr seid alle gespannt und so will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Unsere erste Attraktion heute ist der einzige Valra. Einst einfacher Bauersjunge, hat er nun ein neues Schicksal gefunden. Er ist vor kurzem zu uns gestoßen, ist sein Talent am Seil in den Landen bekannt. Und der Mann verneigt sich einmal und verschwindet hinten im Schatten. Ich hole einen Pfeil aus meinem Köcher und halte ihn versteckt einfach schon bereit, falls irgendwas losgeht. Ihr guckt nach oben und seht jetzt, wie der obere Teil des Zeltes stärker erleuchtet wird. Ihr seht zwei große hölzerne Podeste, zwischen denen dieses lange, drahtige Seil gespannt ist. Und davor in demselben Kostüm wie die anderen Männer, die ihr gesehen habt. Diesen jüngeren, höchstens 20 Jahre alten Bauersjungen. Seht, wie er runterguckt und die Menge jetzt ab und zu pfeift und klatscht. Als er unten guckt, es dann anfängt zu schlottern und einmal sichtbar schluckt. Als ihr seht, wie der Mann die ersten wackeligen Schritte auf das Seil macht. Ich wende meine Aufmerksamkeit nach unten und gucke, ob ich irgendetwas Fischiges in der Manege sehe oder ob ich irgendwie... Ja. Zwei, drei, vier Schritte macht, abrutscht und fällt. Ihr seht den Körper für einen Moment durch die Luft trudeln, bevor er knackend auf den Boden ausschlägt. Ihr seht, der eine Arm widerlich nach hinten verdreht. Der Kopf leblos zu der Seite hängt. Jetzt aus dem hinteren Teil der Manege zwei weitere Männer kommen, schnell den Körper nehmen und ihn in den Schatten ziehen. Ich, Worten. Geh dich mal ein bisschen umgucken da hinten. Hm? Ich lass Mordecai mal so ein bisschen hinter die Bühne Spinne krabbeln. Geht zu laufen. Und ihr seht, wie der Mann in dem Anzug weiteres Mal nach vorne tritt. Ich fange übrigens an zu klatschen. Okay. Nein. Nein? Ich schätze, nein. Aber das war beeindruckend. Immer noch beeindruckt dahingucken, ab und zu Pfiffe ertönen, weiteres Klatschen. Seht, wie der Mann im Anzug wieder nach vorne tritt. Sagt. Nun, nicht jeder Trick kann erfolgreich sein, meine Damen und Herren. Als nächstes aus der geheimnisvollen Genoa-Wüste ein Mann, der sich die sengenden Hitze und die Flammen untertan gemacht hat, begrüßt Toko, den Feuerspucker. Ich lasse ein abfälliges Pfiff von mir. Seht, wie weites Mal aus dem Schatten. Diesmal ein hochgewachsener, dünner, brauner Mann tritt. Seht, trägt schillernde blaue Hosen, hat rasierten Kopf, sonst keine Körperbehaarung. Seht, in einer Hand hat er eine Fackel, die brennt, und in der anderen Hand eine Flasche. Seht, wie er in die Mitte der Manege tritt, das Publikum ausrastet, weiter klatscht. Seht, wie der Mann einen großen Schluck aus der Flasche nimmt und in dem Moment unachtsam die Fackel ein Stück zu nah an seine Hose packt. Seht, wie die Hose anfängt zu brennen. Er, erschrocken, reißt den Mund auf. Die brennbare Flüssigkeit aus dem Mund entzündet sich und ihr seht, wie der Kopf anfängt in Flammen zu stehen. wie die Flammen an ihm runterbrennen und dieses widerliche Kreischen ertönt, bevor der Mann leblos zu Boden fällt. Wie steht der Zirkustyp da? Siehst du ihn? Zu mir. Er ist quasi auf der anderen Seite des Zeltes, quasi in den Schatten am anderen Ausgang, wo die Leute eintreten. Kann ich ihn sehen? Du kannst ein bisschen Stück von seinem Ball, siehst nicht seinen Oberkörper. Sehe ich seinen Stab? Der Stab ist an der Seite. Steht, seh ich ihn? Scheint er gestützt zu sein, ja. Ich spanne meinen Bogen und ziele auf den Stab. Okay. Und lass den Pfeil durch die Luft. Ich. Okay. Sehe ich. Ja, machen wir gleich. Gib Mordecai, machen wir gleich. Gib mir einen Wisdom Saving Throw. Wisdom, oh Gott. Ja, warte mal, ich habe Advantage auf Wisdom, oh Gott. Ne, 12. Was du merkst, als du nach deinem Bogen greifen willst, ist die Show doch zu spannend. Du kannst es nicht über dich bringen, du. Du willst sehen, was als nächstes passiert. Und ihr seht, wie man ein weiteres Mal nach vorne tritt und sagt, ha, meine Güte, was für ein Unglück heute. Nun, das bringt mich allerdings zu einer guten Nachricht. Wie ihr alle wisst, haben wir heute bereits und in den letzten Tagen gute Darsteller verloren. Und das Wichtigste in einem Zirkus sind die Artisten. Wer also Interesse hat, uns beizutreten, möge sich nach der Show bei mir melden. Und ihr seht, für einen Moment dieses Kribbeln durch die Reihen geht. Ist spürbar. Ihr seht, wie manche der Bewohner einfach weiter katatonisch nach vorne gucken. Und ihr seht, allerdings manche von ihnen, besonders junge Männer, wie sie sich das angucken und beginnen zu nicken. Die hört, wie eine Menge vom Moment diese Worte aufkommen. Die sagt, ich wollte schon immer mal zum Zirkus gehen. Shit. Es ist, ja, ich könnte der nächste Seilartist sein. Was sehe ich denn so? Ich meinte ja, Mordecai soll sich so ein bisschen in die dunklen Ecken drücken, versuchen hinter die Bühne zu kommen. Also ich versuche ihn da mal so ein bisschen drohnenartig fernzuhalten. Er läuft, Mann, vorbei. Willst du hinten in das Stück hinter dem Zelt? Es ist quasi diese große Manege, so auf der vorderen Kreishälfte sitzt ihr. Ja. Dann ist der große Mittelteil, wo das Zeug passiert. Und dahinter sind quasi die... so der Backstage-Bereich sozusagen. Da möchte ich gerne hin. Okay. Du bist im Backstage-Bereich. Guckst dich durch die Augen der Spinne um. Du siehst mehrere Leute, circa 10 an der Zahl, alle in dieselben Kostüme gehüllt. Manche sitzen da, manche wippen so ein bisschen einfach hin und her. Andere scheinen, alle von ihnen haben gewissen, schon angsterfüllten Gesichtsausdruck. Ansonsten stehen noch ein paar Kommoden da, ein paar Fässer, ein paar Bänke, auf die sie sich setzen können. Als jetzt, Mann, dass man nach vorne tritt und sagt, nun, nach diesen, sagen wir, etwas unglücklichen Vorkommnissen, wollen wir doch eine etwas jovialere Performance anstreben. Für die Kinder. Ich stelle euch unseren Clown vor, Beppo. Beppo, bitte unterhalte die Leute. Und du siehst durch die Augen der Spinne, wie dieser widerlich mit Eiterbeulen sichtige, widerlich übergewichtige Mann nach vorne tritt. Hinten aus dem, aus diesem Zeltteil kommt, unter dem Arm ein Schwein geklemmt. Damit auf die Mitte dieses Zirkusplatzes zugeht. Der andere Mann sagt, zuerst nun für die Kinder ein Ballontier. Okay, alles klar. Ihr seht, wie der Clown ein Messer aus der Seite zieht und anfängt in den Bauch des Schweins zu stechen. Okay. Würfel deine Würfel. D8. 5 D8. Bitte, danke. 13 und 8 sind 21. 22. 22. Okay, was für eine Range hat Sleep? Ich glaube, ziemlich weit. Ich sage jetzt mal 60 Fuß. Da muss jetzt, haben wir es nicht schon mal gehabt? Achso, ganz vergessen. Du gib mir vorher ein Wisdom Saving Throw. 14. Okay. Wird. Mal kurz. Blickt der Mann auch so katatonisch Fuß. Rein? Hm? Blickt der Mann auch so katatonisch rein? Kannst du den Clown? Ja. Er scheint relativ seiner Sinne nicht. Ich will nicht, dass der einen neuen Hund macht. Nein, safe nicht. Ich bin auch direkt dabei. Ich hätte jetzt auch. Nein, das war ja schon im Anschlag, ey. Ich wollte gerade sagen, wenn der Typ das nächste Mal auf die Manege kommt, dann. Der war ja, der ist die ganze Zeit da. Der steht halt in der Dunkelheit. Der steht im Schatten dann. Ja, ich wollte nur gucken, ob ihr dann dabei seid, weil dann. Nur eine Map, dass du Nein, das fühlt sich super. Super. Geil. Mit Sternchen. Oh! Sternteppich. Das ist der Boy mit dem Schwein. Das ist. Stabmann. Ja. Oder ist das Stabmann? Nee, Stabmann ist Stente. Stabmann sind wir eben hier. Stabboy. Boy, so ist hier. Sleep. Lecker. Also, ich muss gestehen, an so ein schönes Käppchen. Das Mensch. Das könnte ich mir auch vorstellen. Gut. Ach, ich wollte hier so etwas. Mir gefällt das nicht. Pure. Ja, aber diese Schlangenmenschen immer gefällt. Nee, ich muss ja halt kein Yuan-Ti machen, aber einfach. Ein Mensch? Da gibt es noch ein cooles Feed dazu. Hättest du so ein schönes Ballontier aus dem Schweinedarm gerne gehabt? So eine Krone oder sowas. Oh Gott. Ja, also ich würde ungern sehen, wie er das da auseinander nimmt. Das ist auch so ein bisschen was. Wobei ich auch gerne gehört hätte, wie Linus das erklärt. Ja, du bist halt echt Overkill dann, ne? Ist mir jetzt wäre es richtig fucking disgusting geworden. Ja, das dachte ich mir. Okay. Ich brauch das nicht. Hände nach vorne nimmst. Ich konzentriere es. Siehst, wie das Schwein einschläft. Oh nein! Es fängt beim höchsten Treff, mit dem wenigsten Trefferpunkt fängt es an, ne? Ja. Und 22 hast du gesagt? Mhm. Das ist das Einzige zu sein scheint. Shit! Dann. Oh Gott. Guck mal, das Schwein ist schon eingeschlagen. Würfel Initiative. Alle? Ja. Oh, komm schon. Yeah! Critical. Nice. Yes, Baby. Besser, Mann. 10. 10. Okay. Gut. Das Schwein ist eingepennt, immerhin. Ja. Dirk. Das ist vielleicht ein bisschen leichter. Das dann wir. 12. 12. Igittigittigit. Tricks. 13. 13. Hat Ushepti. Für Ushepti. Und für Sestis. 20. Der Critical. 20. Nice. Nice. So. Ich würde gerne die Performance eröffnen, bevor Dings dran ist und mich. Wir stehen ja quasi. Den Leuten, die da stehen, zu erkennen geben. Ich stehe auf, mache eine große Geste und sage. Ich weiß nicht, ob das geht, der Fall. Sage, das kannst du in deiner Runde tun. Oh Mann, ich wollte es eigentlich, bevor du gesagt hast, Rollinitiative, wollte ich das eigentlich machen. Tja. Dann hast du gesagt, Rollinitiative. Tja, ja, er hat schon attacked. Ja, ich hatte schon was gemacht, also ich habe neben mir gesessen und 6 Sekunden lang diesen Zauber gewirkt. Du hast ein Schwein zum Schlafen gebracht. Ui. Ich verstehe das mit euch organischen Lebewesen noch nicht so. Es hat fast funktioniert. Witzig, dass jemand, der nicht schläft, okay. Kann ich weiter. Damit seht ihr jetzt, wie Gestalt hinten aus den Schatten ein kleines Stückchen nach vorne tritt. Ich anguckt und sagt. So eine schöne Vorstellung und ihr habt sogar bezahlt. Und trotzdem, ihr seht, wie er sein Gesicht greift und die Maske abnimmt. Und ihr seht, auf der anderen Seite seines Kopfes einfach nur Skelett. Als ob die Haut komplett weggefressen werden wäre, bis auf den Knochen runter. In der linken Augenhöhle, dieser irisierende Punkt roten Lichtes einfach. Dass der Mann jetzt wütend guckt, immer noch aber dieses Grinsen im Gesicht hat. Sestis als erstes dann. Über das Geld sprechen wir nochmal, das möchte ich gerne zurückhaben. Wie weit ist es bis zu ihm? Ach, er ist der grüne Boy da. Ja, okay. Bis zu ihm ist schon relativ weit. Es sind 50 Fuß circa. Hier, das ist 60 Fuß vielleicht. Das ist ungefähr so lang wie das Ding, was Leon benutzt hat. Ein bisschen länger vielleicht sogar. Das kriege ich nicht hin. Scheiße, länger. Kurz ein Schiff weggegeben. Ja, so. Behalt ruhig. Ja, das ist doch gut. Ich benutze an dem. Gut, das kriege ich nicht hin, dann blärt. Würde ich aber meine 30 Fuß Movement nach vorne gehen. Okay. Nehmen wir mal den. Ich glaube, der ist ein bisschen realistischer dafür. Der zweite. Genau. Ziele. So ungefähr bis hier. Und dann auf ihn, den Manegenleiter, zwei Pfeile abschießen. Okay. Brauchst du wieder einen Wisdom Throw? Nee. Okay. Jetzt ist die Show vorbei. Schade. Das ist eine 20, nicht natural. Und der zweite ist eine 9. Der erste trifft, der zweite nicht. Gut, dann trifft der erste mit 9. Okay. Als konzentrierst, nach vorne läufst, über den Teppich, der mittlerweile, jetzt wo du dich umguckst, sieht das ganze Zelt irgendwie anders aus. Sich um, während du läufst noch und siehst, der Boden, der Teppich, der vorher zumindest ganz gut in Stand war, ist jetzt zerfetzt, widerlich da. Du siehst die Bänke teils morsch, teils gebrochen zu den Seiten. Du siehst, was vorher an Holz und Balken von der Decke hängt, ist jetzt Fleisch. Ist einfach widerlich blutend Tropfen nach unten sich in die Manege gießt. Und dieser widerliche, nach Verwesung stinkende Geruch übermannt dich fast. So nach vorne rennst, den Clown von dir entfernt sieht, wie er immer noch ein Dolch halb in dem Schwein versenkt hat, es jetzt aber zur Seite wirft, mit diesem widerlichen Grinsen hier. Sauber, und fängt auf euch zuzulaufen. Ziehst du deinen Pfeil, zitierst dich, lässt ihn fliegen und fliegt er in die Schulter von dem Mann, Stab in der Hand. Einmal wütend den Pfeil aus der Seite zu. Den nächsten schießt du, aber mit dem Stab ping, schlägt er ihn aus der Luft. Damit ist Beppo dran. Beppo! Oh. Du siehst, wie dieser auch widerlich nach Verwesung stinkende Mann auf dich zuläuft mit diesem in seinen Schweinsfingern klein aussehenden Dolch. Dich zuläuft und nach dir sticht. Das sind 13. Trifft. Okay. Dolch. Du bekommst 6 Piercing Damage. Der einmal ausholt, dir quasi an der Brust vorbeisticht, gerade schaffst du es noch ein bisschen auszuweichen, aber du spürst, wie es einmal über deinen Rippen geleitet, dir diese lange Wunde an der Seite zufügt. Damit ist Ushep dran. Ich caste Blindness auf den guten alten Stabmann. Ich muss nur mal auf die Reichweite gucken. Okay, das geht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. 30 Fuß. Dann mache ich das anders. Dann nehme ich einen Ray of Sickness und caste den auf den Stab Heini. Sekunde. Ja, das geht. 60 Fuß. Ich gehe ein bisschen näher ran, okay, wenn das möglich ist. Da sind ja so 3 Sterne. Auf den mittleren würde ich mich dann zubewegen. Okay. Achso, nee. Ah ja, doch, super Idee. Ja. 60 Fuß? Ja. Ist ungefähr, oder? Also sonst. Also ja, ich gehe das. Kommt hin, würde ich sagen. Cool. Dann hau ich ihm Ray of Sickness um die Ohren. Okay. Mit einer 21. Nee, 22. Das trifft. Natürlich. Dann bekomme ich einmal einen Constitution Saving Throw. Okay. Das ist eine 8. Das hat er nicht geschafft, er ist poisoned. Und er bekommt 10 Poison Damage. 10 Poison Damage, okay. Gut, das hier einmal. Das, und mit einer Bonus Action. Auf Beppo oder auf den anderen? Packe ich Mordecai in die Pock der Menschen. Okay. Sich konzentrierst und wieder dieser grünliche Nebel noch über deiner Hand zieht. Zu diesem widerlich dünnen Strahl wird, der durch die Luft fliegt und dem Mann einmal vorne fast in der Brust trifft. Ihr seht, wie Teile von der Kleidung einfach zerfallen und sich dieses grüne Nebel über ihn ausbreitet. Vorsicht. Sie seht, unter dem Mantel ist einfach nur Knochen zum Vorschein kommen und weiteres von diesem widerlich, teils Fleischfetzen, die noch halb daran hängen, weiteres von diesem brennenden roten Licht. Team, damit ist Beels dran. My friends all call me Old Scratch and I am a Capricorn. Oh oh. Dich an. Das ist noch einmal, als er sich in seinen Händen dieser knackende, bläulich-gräuliche Blitz formt, der in deine Richtung schießt. Angriff mit der Wand. Das erste ist eine 24, das zweite ist eine 15, 9 Würfel. Mit Advantage war das? Mit Disadvantage. Mit Disadvantage? Achso, eine 15? Weil er gepoisoned war, ja. Alles klar. Achso, ja, boing. Shield ich. Okay. Als Blitz auf dich zukommt, du gerade schaffst, deine Hand hochzunehmen, weiteres Mal schwarzen Nebel vor dir aufbaust und der Blitz zur Seite abgeleitet wird. Damit ist Fifi Trix dran. Fifi Trix. Wie weit ist es von mir bis zu Starboy? 45, 50 Fuß. Ja, das passt doch. Ja, dann gibt's erstmal ganz sachlich einen lässigen Fireball ins Gesicht. Oder auch nicht. Hand beginnt zu brennen. Du wirfst das Feuer nach vorne. Links duckt sich der Mann darunter weg. Es fliegt weiter nach hinten und trifft eine der Kisten und ihr hört jetzt. Okay, dann benutze ich meine Bonus-Action. Nein, das ab wegzubringen. Ich rage quasi durch meine Bonus-Action, ich aktiviere mein Mantle of Flame. Okay. Konzentrierst und um dich herum. Flammen beginnen zu brennen. Das wird zu blöd, sonst raste ich aus. Der Moment. Der wie? Hier hinten aus dem hinteren Teil der Manege. Das Ganze öffnet. Holy. Vier von diesen Gestalten, die vorher in diesem hinteren Raum waren, hinaustreten. Seht, einer der Männer trägt mehrere Dolche an den Seiten, Dolchgurt. Einer der Männer hat eine weitere dieser Flaschen in der Hand mit einer Fackel. Und die anderen beiden tragen einfach diese langen Kurzschwerte. Also. Was willst du nochmal so gut treffen? Hey, was kommt jetzt vor? Das ist ein Angriff gegen Sestis. Der bei Bales hält seine Action. Und eine hier vorne wirft noch einen Dolch auf Ushabti. Okay. Genau, der da hinten hält auch seine Action. Mhm. Gut, Shield ist die ganze Runde aktiv. Yep. Gegen Sestis ist das Natural 20. Gegen Ushabti ist das eine 16. Trifft nicht. Und der letzte war gegen... Ne, die anderen beiden haben direkt schon gehalten. Okay. Ist das, der eine Mann auf dich zukommt, einen der Dolche zieht, seinen Gürtel nach dir sticht, kommst 9 Piercing Damage, ich dir einmal in die Seite ramme, spürst, wie das warme Blut an der Seite beginnt, deinem Körper zu rinnen und deine Kleidung etwas nasser zu machen. Du allerdings, der Dolch, der auf dich zugeflogen kommt, prallt ein weiteres Mal einem schwarzen Nebel um dich herum ab. Damit ist Turok dran. Kriege ich mit Action Search auch noch ein zusätzliches Movement? Oder ist es nur eine Action? Okay. Nur eine Action. Schade. Ich kümmere mich um die kleinen Fische, lass den Knochenkopf nicht entkommen. Und lauf erstmal auf denjenigen zu, der mir am nächsten steht. Und verpasse mit meinem Kolben einen über den Dötz. Okay. Geil, das habe ich Kinder nicht mehr gehört. Dötz? Von Dötz. Das ist. Zu dem hier rennen? Ja, genau. Das ist eine 18. Dass du hinzukommst, so wie der Mann einen großen Schluck aus der Flasche nimmt und Richtung pustet, gib mir einen Dex-Save. Nicht bestanden. Kommst aber noch ganz gut weg. Du bekommst 7 Fire-Damage. Ach, damit kann ich leben. Seit anfängst zu brennen, als du diesen kleinen Feuerball reinläufst, den er in deine Richtung pustet. Durch die Flammen durch und verpass ihm. Wow. Ganze 10 Bludgeoning Damage. Okay. Oh. Ist auf dem Mann zu. Sie ist immer noch diese irgendwie ein bisschen von Angst geweiteten Augen, aber gleichzeitig irgendwie diese seltsame Entschlossenheit in seinem Gesicht. So einmal ausholst, ihm in den einen Arm schlägt und merkst, wie der Arm knacken gegen seinen Körper getrieben wird. Ein bisschen zur Seite strauchelt und dann wieder seinen Stand findet. Alles klar, und das war mein Zug. Okay, damit ist Sestius wieder dran. Wenn ich jetzt zurückgehen würde Richtung Tribüne, kassiere ich dann eine Attack of Opportunity? Dann kassierst du 2 Attack of Opportunity. Shit. Das kriegen wir hin. So, opfer dich einfach, komm. Nein, aber ich hab eine Idee. Ja, ich caste Ensnaring Strike auf Beels, oder wie er heißen mag. Beels. Und jage ihm einen meiner Pfeile entgegen. Okay. Der brennt. 24. Das trifft. Alle entscheiden. Und er kassiert eine. Ne, stimmt gar nicht. Eine 4. Grandios. 4. Okay. Und damit ist er entangled. Okay. Zu dem Pfeil schießt, auf ihn zufliegt, quasi unter die linke Brust schlägt. In diesen Ranken explodiert, die sich um ihn wickeln, den Stab, seine Arme eng an seinen Körper pressen und er wütend die Zähne mit den Zähnen knirscht. Er saved gegen das in seiner Runde, richtig? Ja. Okay. Gut. Damit ist Beppo dran. Boy. Beppo, dich einfach einmal immer noch mit diesem widerlichen Grinsen an, findet seinen Mund und du siehst darin teils verwestes Fleisch, teils diese verfaulten Zähne. Sehr. Deine Richtung pustet. Gib mir einen Constitution Save. Nicht deine Richtung. Oh. Meine? Ja. 19. 19, okay. Merkst du dich für einen Moment einfach dieser Ekel überkommt? Du fast. Moment einfach statisch bist, bevor du den Effekt abschüttelst. Damit ist Ushepti dran. Ushepti. Benutzt. Der ist entangled, der ist normal. Jetzt nochmal einen Ray of Sickness. Okay. Auf Beppo allerdings. Okay. Das ist eine 10. 10. Trifft nicht. 10 trifft tatsächlich leider nicht. So, ein weiteres Mal. Grüne Nebel um deine Hand zieht. Vorne geht der Strahl. Durch die Luft fliegt, leider neben ihm einschlägt. Kiste allerdings ein Stück rausbricht, das jetzt trudelnd okay. In die hintere Ecke des Zeltes fliegt. Dann würde ich gerne noch mich so ein bisschen absentieren, da diese zwischen die beiden Bänke. Ich kann da sowieso nicht in Deckung gehen. Nach von dir aus gesehen links, stopp und ein Stückchen zurück. Dahin. Okay. Ich jetzt in den Reihen der Zuschauer rein. Ich will einfach nur verhindern, dass wir irgendwie einen irgendeinen Masseneffekt-Zauber abkriegen. Schön verteilen. Gut. Damit ist Beels da. Beels. Was macht der Boy jetzt? Ist poisoned, entscheidet sich deshalb dafür. Ist, nicht mehr poisoned. Ah, ist nicht mehr poisoned. Also er kassiert definitiv auf jeden Fall schon mal einen D6 Piercing Damage. Ah, okay. At the start of each turn. Das sind 6. Nice! Yes. Yes. Und er saved am Ende dagegen? Genau. Und bis dahin ist er. Der Creature restrained by the vines. Okay. Das ist noch besser als Poison. Stimmt. Ja, yeah, use its action to make a strength check against your spell safe DC. Okay, ich bin uns gut. Wie er sich für einen Moment konzentriert, ein paar Worte murmelt, bevor um ihn herum sehr grünliche Nebel aufsteigt und die 3 zusätzliche Versionen von ihm sehen. Alle entangled. Gut. Das war seine Runde. Damit ist Fifi Tricks dran. Wenn ich auf den Teppich in der Mitte, also die Gateway sozusagen, also da, wo ich gerade eben stand. Ja. Wie viel ist das ungefähr? Ist das 20? 25 Meter? Fuß? So, von deiner Distanz zu was? Also jetzt genau... Zum Sternteppich da in der Mitte, zum Läufer. Ja, 25 so. Mhm. Oh Gott. Dann stell mich doch mal dahin. Jetzt sind es von mir zu den ganzen Stabboys immer noch Nummer 25, ne? Ja, 30 hier. Ah, das ist nicht gut. Na gut, dann ist das ja mal so. Dann gibt es auf jeden Fall erstmal ist alles ungünstig. Allerdings da steht. Ja gut, es gibt ein Bolt of Fire. Nochmal, bevor ich hier das große Feuerwerk auspacke. Okay. Für einen Angriff? Wie kann ich, ist es zufällig, wenn ich von den Starboys treffe, ob ich den richtig treffe? Ich würfel darauf, welchen du triffst, falls okay. du triffst. Okay. Das ist eine 19. Okay, es trifft. Dings. Damn it. Fliegt das Feuer in eine der Gestalten und er fliegt wieder in diesem grünlichen Nebel. Damit sind die anderen Schausteller dran. Fahrendes Volk. Warum musst du denn das gerade jetzt machen? Ich hatte so einen guten Plan. Was, ihm einfach ganz viel Schaden zu machen? Ja. Ungefähr so. Ja. Oh. Der eine bekommt eine Attack of Opportunity von dir. Oha, ja. Dann kriegt er einen mit dem Short Sword. War der auch in meiner Reichweite? Nee, ne? Nein. 18. Das ist eine 18 to hit. Das trifft. Einmal und dann noch. Und ein D6 plus 3. 7. Okay, nice. Nicht getwint. Gequickt. Gut. Sehr, an dir vorbeigeht, immer auch so ein bisschen mit den Beinen schlackernd, aber du ihm, sie mit der Hinterhand. Einmal die Klinge zwischen die Rippen schlägen. Ziehst sie raus mit diesem platzenden Geräusch. Als er jetzt. Er hatte. Muss kurz nachgucken. Er hatte, glaube ich, einen Dolch. Er benutzt einen Angriff gegen Fifi Tricks. Gleichzeitig greifen die beiden da hinten dich an. Und Sestus ist das noch ein Angriff von Beppo. Mhm. Beppo, dem Clown. Beppo, der tödliche Clown. Hallo. Mach Ballontiere aus deinem Haustier. arme Hund. Das ist eine 14 gegen dich. Schildig. Okay. Ja. Dein Reaction benutzt doch. Pling. Das kurze bisschen Flammenwand entsteht. Und den Dolch ableitet. Zählt das als Berührung eigentlich? Oder als. Ja, ist egal. Naja, hat dich ja nicht berührt. Ja, aber. Weil ja, das geschildert ist. Das stimmt schon. Warte, Moment. Du liest es dir nochmal durch. Ja, also. Er steht halt, if it hits you with a melee attack. Aber hits. Ja, er hat dich nicht getroffen. Er hat mich nicht getroffen. Er hat mich halt getroffen. Okay. Gegen dich das 2, die erste. You know what I mean. Trifft nicht. Die erste würde ich gerne mit der. Er trifft halt nicht mit der Attacke, aber. Okay. Meine Reaction benutzt. Er hat ja, hits you. Ich weiß. Das ist eine 21. Das trifft, wie viel dein Schaden? Ja, nein. Ja, wäre noch eine 2 gewesen. Leider. Süß. Dafür haben wir es wohl. Das sind 17 Schaden. Okay. Ding. Gegen wen? Gegen sich selbst. Ja, ich habe mir einfach selbst in die Fresse gehauen, die ich nicht konnte. Das mache ich immer. Flop. Du, das Wesen einmal an dir vorbeisticht, voller Kraft. Keule schwingst, diesen Schienbeinknochen von oben auf ihn runterschlägst und er mit weiten Augen reinguckt, als siehst, wie das Gesicht nach innen bricht und immer noch auf dem Boden fällt, leblos. Sehr gut. Der andere hat eine 15 gewürfelt. Trifft nicht. Okay. Der seine Rüstung ping, dem Dolch abprallt, den er jetzt gezogen hat. Gut. Damit waren das alle. Er. Der Bowline. Er hält. Nicht mehr. Geht hier vorne hin. Und wirft einen Dolch auf Ushepti. Die hätte, glaube ich, auch echt einfach einen Namen geben können für dieses eine Mal. Nee. allerdings prallt der ab. dann ist Turok dran. Was ist mit Beppo? Beppo? Ja. Beppo war schon da. Hat er, okay. Ich hau mal dem Typen neben mir aufs Maul. Mit einer 17. Ich mache eine Pushing Attack draus. Okay. Sind 14 Lightning Damage und ich krieg einen Strength Save von ihm. Okay. DC 14. Schafft er nicht. Dann wird er 15 Feet von mir weggepusht. Gepusht? 15? Ja. Krass. Und dann drehe ich mich um, lauf zu Beppo. Okay. Nutze meine Action Search. Okay. Yeah! Und mach einen Distracting Strike. Okay. Also erst wenn ich treffe überhaupt. Und das tue ich glaube ich nicht. Das ist eine 11. Das trifft nicht. Fuck. Auf ihn zu läufst. Einmal schlägst. Und du Beppo siehst du ja. Sein Bruder für einen Moment in der Luft stehen bleibt. Siehst diesen widerlich alter Boy, solch Kopf. Sein Hut für einen Moment in der Luft stehen bleibt. Deine Keule. Dann weggeht. Und er hochgeht und wieder seinen Hut in der Luft trifft. Alles klar, dann war das mein Zug. Okay. So war das. Damit sind wir wieder bei 60. Ich würde Beppo, ich hole einmal tief Luft und benutze meinen Dragon Breath. Okay. Geil. Denn Brian ist ein Drache. Ein Schwarzer. Was zähle ich dazu? Hilf mir. Ich glaube, es war Constitution und Proficiency. Ja. Ja, ich glaube ja. Doch, das ist deine Breath Weapon ist Acid, was Poison. Bedeutet. Save. Cone, oder? Poison. Ja, er muss sich saven. Ja, 8 plus Consti plus Proficiency sind wir bei. Glaube ich. Ist eine 12 von ihm. Ich habe gar keine Ahnung. Dann. Ich glaube, bin auch bei einer 12. Ja. Also es trifft nicht in dem Fall, dann kriegt er aber... Ich bin bei der 11, dann trifft er nicht. Okay. Also er kriegt die Hälfte des Schadens immer noch. Ja. Ja, aber dann würfel 3d6 müssten das sein. 2d6. 2d6. 8 komplett, dann bist du bei 4. Okay. Und er ist Poison. Fuß. Dass du einmal Luft holst. Nach vorne diese Giftwolke ausstößt. Über seinen Körper fehlt, siehst du, wie er... fängt zu husten, wie dieser widerliche Geifer aus dem Mund kommt. Siehst du, wie seine Augen so ein bisschen Gift unterlaufen sind jetzt und er ein kleines bisschen taumelt. Gut, damit ist Beppo dran. Beppo, euch beide diesmal ein weiteres Mal. Geil, ihr haucht euch gegenseitig. Und der Luft stößt einfach nur diesen widerlich stinkenden Atem aus. Gebt mir beide ein Constitution Save. 19. 23. Okay. Beide seid unaffected. Beppo, du solltest wirklich mal deine Mundhygiene in Frage stellen. Ein guckliche Angel. damit ist Ushepti dran. Ushepti bewegt sich auf 30 Fuß an den an Beels ran, an den, wie ich ihn noch gerne nenne, Stabmann. An die Männers. Das sind ja ein paar Beels noch, oder? Ich musste nicht so weit gehen wahrscheinlich, ne? Auf 30 Feet? Ja. Nee, du kommst, du wirst mit deinem Movement so bis hier vielleicht ein bisschen weiterkommen, von da wirst du auf 30 Fuß so viel. Gut, und dann spreche ich Blindness auf ihn. Dann bekomme ich einen Constitution Saving Throw. Okay, das ist ein Natural 17. Das ist leider sehr gut für dich. sehr gut für ihn. Also, steht, ich konzentriere es. Worte murmelst, während du deine Hände nach vorne hebst und ihr seht, wie dieser schwarze Nebel um seinen Kopf entsteht, aber ihr seht dadurch immer noch dieses Terminator-artige rote Auge, was da durchblitzt. Das ist so ein Arsch. Und dann bewege ich mich wieder zurück, wenn das geht. Ja, kommst. Ungefähr bis hier, weil du außen rumgehen musstest, um an den Leuten vorbeizukommen. Klar. Achso, da sind noch Leute. Da sind überall noch Leute. Das Publikum, noch das Publikum sitzt da immer noch. Klatschen die auch? Die Show. Okay. Notiz an mich selber, menschliches Schutzschild. Alles klar. Okay. Damit ist Beels dran. Beels. Du bist immer noch entangled, oder? Ja. Eine 3. Drei, okay, slightly nice. Below average. Hey, wieso würfelst du denn? Soll ich den Schaden machen? Weiteres Mal. Also sein Tarn wird von den Dornen und Moment keucht. What's he gonna do? What's gonna do when the car? Tja, meine Damen und Herren, manchmal ist es auch viel Steuern machen. Nein, Kämpfe, da muss man so viel rechnen und so und nachgucken. Danke, Fitzbang und Sir Krabambuli. Nice. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ah. Da Bims, wie man heute sagt. Was haben Sie geschrieben? Nichts, sind einfach nur folgen uns jetzt. Das ist sehr schön. Wer folgt uns? Okay. Fitzbang. Und was war's? Fitzbang und Sir Krabambuli. Hi. Seht wie. Und noch. Wie jetzt seinen Finger ausstreckt und davor diesem selben grünlichen Nebel bestehende Strahl entsteht. Er schießt den auf dich. Oh. Mit einer 18. Das trifft. Tu irgendwas! Infraschild! Schlägt von der Seite nicht rein. Du merkst, wie dir die Kraft entzogen wird. Du so ein bisschen nach vorne sinkst. Du machst jetzt. Solange er die Concentration hält, mit Strength-Attacken nur noch die Hälfte des Schadens. Jo. Darf ich keinen Save machen? Er hat einen Range-Spell-Attack gemacht. Mit einer 18 und dich getroffen. Ja, Mann. Ray of Enfeeblement, Baby. Das ist ernst. Kann er sich konzentrieren? Kann gleich nicht mehr. Machen. Okay. damit ist Fifi Tricks dran. Haha! Mach Feuer, Fifi. Ja, ich muss erstmal den Typen vor mir loswerden, ja, leider. Dann gibt's erstmal ein Boat of Fire auf den Kollegen vor mir. Okay. Bist du in Melee mit ihm, das heißt, du hast Disadvantage auf die Ranged Attack. Echt? Ja. Mhm. Ja, brauche ich bei einer 3 wahrscheinlich gar nicht nochmal würfeln. Also. Yeah, boy. Yeah, boy. versuchst, ihm Feuerblitz zu werfen, deine Hand für einen Moment brennt, du sie nach ihm aussteckst, aber er zu sehr in deinem Gesicht ist mit diesem Dolch nach dir schlägt und deine Hand wild geht und zur Seite. Das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass das so ist. Das Feuer entfesselt. Dann gucke ich ihn einfach an. Ja. Versuche ihn mit meinem gleißenden Auge wegzustarren. Ja. Damit sind die Darsteller dran. Eine hier. Der hinterher. Der hier. Aha. Springt hier vorne über das Gatter sich zu. Convenient. Kriegt der einen Attack of Opportunity eventuell von links? Ja, von Zestis. Zestis. Kriegt er. Natural 20. Alter, wie er von diesem Bogen gerollt ist, ey. Ja. Wir brauchen irgendwie geradere Tische. In Shortsword. Kriegt er. Grandiose 1. Also. Es wird verdoppelt. 2. 2 und plus 3. Plus, ja, 3. Ja, ist recht. Also 5. 5. Wow. Ein Treffer. Der Treffer. Dass du auch dem hier für einen Moment umdrehst, dass du gerade von Beppos widerlichem Atem stuckst, einmal nach hinten stichst, siehst, wie ihm so ein gutes Stück Fleisch aus der Seite gerissen wird und der Mann sich die Wunde hält, während er weiterläuft. Gut. Ihr beide, gebt mir einen Decksave. Und gegen euch beide ist das jeweils ein Angriff gegen Fifi Tricks. 16. Ist das eine 5? Kann nach Hause gehen! Uschepti. Ist das eine 15? Die trifft mal. Okay. was waren eure Decks? Kann ich alles haben. 16. 14. Okay. Beide gesaved. Damit. Ich steck ihm so ein Kaugummi zu. Kommt ihr nun. Ich hab grad in voller Freude Talia zitiert. Ja, ich weiß. Ihr beide bekommt 6 Fire Damage. als der Mann neben euch die Flasche ein weiteres Mal absetzt und durch die Fackel. Der Typ war das, so ein Arsch. Schießt. Ich tue das nicht. Dich trifft es allerdings. Du bekommst 6 Piercing Damage. Mhm. Der Mann vorne sticht mit seinem Dolch. Der mehrere Dolchen an seiner Seite und spürst, wie deine Zahnräder den Dolch von mir hin so inziehen, kurz stoppen. Merkst diesen widerlichen Schmerz, bevor der Mann kling die Klinge aus dir rauszieht und ein, zwei Zahnräder ping zur Seite springen. Du dir denkst, das ist ein Stopp bei der Garage wert. So dann. Damit ist Thorak dran. Der Typ kommt wahrscheinlich von hinten, hat seinen Feuerspei gemacht. Für dich reicht's noch. Und dreh mich um und versuche ihm mit der Drehung den Kopf wegzuhämmern. Okay. Mit einer 23. Das trifft. Ganz knapp. Das gibt's ja nicht. Das sind 9 Bludgeoning, halbiert auf entweder 4 oder 5, ich weiß nicht, ob man. 5. Du wünschst dir 5. Okay. Und du merkst, wie die Kraft in deinen Armen schwach ist und ziehst und schlägst ihm ordentlich gegen die Seite. Erst ein weiteres Mal, wie der Arm knackt, Mann wieder taumelt, aber immer noch steht. Bist ein bisschen unbeeindruckt von dir selbst. Kann man jemals in der Concentration brechen? Aber ich habe gerade tatsächlich gelesen, du kannst jetzt am Ende deines Zuges noch ein Constitution Saving Throw machen. Cool. Das sind 22. Okay. Und du merkst, wie der Effekt nachlässt. Und das Bild ist einmal wieder. Wie gewohnt. Wütend aufstampft. Ich bin wieder stark. Damit ist Sestis dran. Ich caste ein weiteres Mal Ensnaring Strike auf Beppo, aber und gebe ihm einen mit meinem Shortsword. Das ist eine 21. Okay, das trifft, wie viel ein Schaden? Ich hab. Fuck off, ey. 4. 4? Ich habe eben auch nur 4 gemacht. Okay. Als nach vorne stichst, aus deiner Klinge wieder die Ranken brechen. Ihn ließ man sich diesmal um seinen dicken Oberleib stehen. Du siehst Teile von den Eiterwunden an den Seiten, die von dem Druck aufplatzen. Das jetzt an der Seite von ihm runterrinnt. Und Beels, der jetzt nicht mehr von diesem Zauber gefangen gehalten wird. Ja. Was, wieso? Ach so. Damit soll es sein. Concentration. Shit! Man muss seine Fehler machen. Damit ist Beppo dran. Beppo versucht, weiteres Mal nach dir diesmal seinem durchzustechen. Als erstes eine 16, zweites eine, tatsächlich eine 19. Sein beides. Disadvantage. Achso, nein, das war der Disadvantage. Achso. Dadurch, dass er restrained ist, er gibt dir ganze 5 Piercing Damage. Du spürst, wie durch deine Rüstung durch, quasi gerade da unten, wo sich deine Rüstung nach vorne keilt, so wie er den Dolch nimmt, diese gewundene, widerlich skalpellartige Klinge und dir einmal unter die Rüstung den unteren Bauch sticht. Du merkst, wie sich dieses warme, pulsierende Pochen ausbreitet und diesen tiefen Schmerz. Damit ist Ushepti dran. Ushepti sieht, dass der Typ sich befreit hat und spricht einen... Ach komm, alles auf eine Karte. Ray of Sickness, Level 2. Auf Beals. Yes. Das ist eine 16. 15. Okay. Könnte knapp sein. Als Ray einschlägt und... Weiteres der Duplikat. Ach shit, der hat ja diese Ficken. In grünem Rauch. Kacke! Aber haben die sich auch von der Entangling befreit? Die sehen immer so aus wie er. Das sind. Die hatte ich total vergessen. Idiot! Guti! damit ist Beals dran. Er. Oh, das war der andere Level 2 Slot. Oh. Scheiße. Guckt jetzt. Turok an, streckt die Hand nach dir aus. Gehorche mir! Gib mir einen Wisdom Save. Der ist wichtig, Jungs. Dann gewinn mal. 12. Ja. Ihr seht, wie sich auf dem Kopf von Turok diese Dornenkrone bildet und seine Augen mit diesem fast ähnlich katatonischen weißen Glanz überlaufen. Okay. Also. Warte mal. Okay. Damit ist Fifi-Trix dran. Sie. Okay, ich hab gewonnen. Wie weit sind der vor mir und der vor Shibopti hier? Ushepti, wie weit sind die auseinander? 15 Fuß. 15 Fuß? Das ist perfekt. Dann bewege ich mich an die Seite von dem, der vor mir steht, immer noch in seiner Range. Und dann drehe ich meinen Burning Hands Cone so, dass ich die beide treffe. Okay. Das ist ein Dex, glaube ich. Dex Save. Es ist ein Dex Save. Der erste hat eine Natural 18. Das ist schlecht. Viel 18, Leute. Und der zweite hat eine 13. Das ist auch nicht gut. Ah, der zweite hat es aber nicht geschafft. Doch, ich habe nur 12. Was? Achso, oh, das hatte ich. Das ist deine. Aber es gibt wenigstens die Hälfte von 3d6. 4. 9. 12 sind 6 plus 2, weil mein Mantel aktiv ist. Okay. Das sind 8 pro Person. Sind der noch so viel? Der noch so viel. Okay. Packst deine Finger zusammen. Zuerst lecken für einen Moment diese Flammen raus, bevor an dem Boden dieser Kegel aus Flammen fährt. Beide darin gefangen werden. Du hörst die beiden Männer für einen Moment schreien. Die Kostüme fangen an zu brennen an ihnen hoch. Und die gesamte erste Reihe auch. Oh shit! Und die Leute natürlich, die dazwischen sind, die in diesem Moment Kohle verbrennen. Ja. Und nach vorne stürzen. Die beiden allerdings sehen stark angeschlagen aus. No regrets. No regrets. No regrets. No regrets. Gut, damit. Yay. Sind die anderen Arbeiter dran? Fifi Tricks der Cloudkiller. Cloudkiller. Eine, Was, Uschi kriegt einen ab? Ja, ihr beiden kriegt einen ab. Ja. Er hier wendet sich von dir ab. Attack of Opportunity. Nicht von dir. Weil du mad bist. Ah, du hast Crown of Madness. Du musst. Kriegt dadurch keine. Ey, du hast gar kein Interesse an ihm gerade. Ach was. Du bist mad. Nee, du kannst deine Reaction nicht benutzen. Du musst, glaube ich, deine Action benutzen, um irgendjemanden anzugreifen, der nicht du selbst. Den er bestimmt. Vielleicht verplappert sich Leon sich auch bestimmt jemand von den Bösen. Genau. Das klingt realistisch. Ja, komm, greif mich da ran. Komm. Ja. Ja, das ist eine 14 gegen dich. Ja, ich hab nur 17. Das ist eine 10 gegen Ushepti. Nope. Und, achso, noch eine gegen dich. Das ist eine 12 gegen dich. Achso, ich hab die beide geschildet. Also ich hab halt geschildet. Achso, gut. Reiß deine Hand ein weiteres Mal hoch, Flammen brennen vorne weg und die beiden klingen werden pling. Das kann ich mir bei 17 HP nicht erlauben, hier auch nur irgendwie 6 einzustecken, weil dann kommt... Weil er ist mad. Abgewendet. Und, damit ist Turok dran. Turok! Du siehst rot vor Augen und das einzige Ziel, das dich im Moment noch interessiert, ist Sestis, der neben dir steht. Bitte wirklich. Tut mir leid, ich will ihn jetzt nicht auf den laufen lassen. Will man an Brian? Der brennt leider nicht. Das ist eine 22. Schauen. Das sind 13 Bludgeoning Damage. Alter! Okay. Als du. Was? Ja, nicht ganz. Du dich immer noch auf Beppo konzentrierst, ist dir von der Seite whack, die Keule ins Gesicht kommt. Du fühlst deinen Kiefer bedrohlich knacken, als dir die Lichter ausgehen und du auf den Boden zusammenbrichst. Gut. Down to zero. Ja. Damit bist du dran. Gib mir einen Death Save. 14. 10, okay. Erstes geschafft. Ich darf am Ende meines Zuges einen Wisdom Save machen. Das stimmt. Das ist eine 22. Okay. Quatsch, nein, 17. Aber bestanden auf jeden Fall. Du schaffst. Alter, 5 oder so. Die Krone jetzt knackend über deinem Kopf verschwindet und du wieder klar siehst, neben dich guckst und dich erinnerst, wie du gerade Sestius zusammengeschlagen hast. Das breakt auch die Concentration für den Spell, ne? Ja. So viel damit ist Beppo dran. Die Ranken um ihn reißen. Nach dir nach vorne steckt. Oh, Beppo, ey, dich dürfen wir eigentlich nicht umbringen. Ich muss wieder mitnehmen. Eine 18. Fuck you. Das trifft. Fuck you too. das sind 7 Piercing Damage. Yeah. Ein weiteres Mal, jetzt die Stelle gefunden hat, wo deine Rüstung nicht so gut schützt, wo sie sich unten nach vorne beugt. Ein weiteres Mal unten mit dieser skalpellartigen Messer in den Bauch sticht. 2 Mal. Und ja, damit ist Ushepti dran. Ushepti sieht den Typen vor sich, holt seine kleine Glocke raus und macht. Okay. Und bekommt einen Wisdom Saving Throw von diesem Menschen. Schafft er nicht. Wundervoll, dann bekommt er was nochmal ab? Ein D8. Hey! Immerhin, vielleicht blutet ihm ein Ohr. Ist ein sehr leises. Ja. Die Glocke haut tatsächlich 2 leichte Blutzupfen, die ihm aus den Ohren kommen. Man sieht, wie die anderen auch einfach beängstigt, aber gleichzeitig diese seltsame Entschlossenheit in seinen Augen. Damit spielst du. Er. Wir hauen uns bald nur noch mit den Fäusten in die Fresse, weil uns die ganzen Space-Slots ausgehen. Ich hätte den Ensnaring Strike nicht machen dürfen. Ja. Shit. Viel Tricks. Neuer Charakter. Was willst du? Du spürst, wie die Luft um dich herum, wenn anfängt zu sirren, voll um dich herum diese Dolche materialisieren, die anfangen in der Nähe von deinem Körper zu kreisen. Das ist ein magischer Effekt? Ja. Mhm. Damit bist du dran. Was auch immer da passiert, ich hab eine Magic Resistance. Justin, also nur, dass du es weißt, falls du. Du musstest ja noch keinen Saving Throw machen. Ich weiß. Ich wollte es nur gesagt haben. Schön. Vielleicht beunruhigt ihn das und bringt ihn aus dem Konzept. Das schaffst du nicht. Was macht er denn? Du bekommst 6 Slashing Damage. Warum? Als die Dolche um dich herumkreisen und anfangen, dir von den Seiten in deine Haut zu schneiden. Kein Problem. bist du dran. Aber ist da noch das Schild mit dabei? Ja, aber der bringt ja nichts dagegen. Dieses Game of Life, das dich jeden Tag played. Homeboy, was ist wrong with the world? Ey, es ist true. Ich understand die people nicht mehr. Alles ist wrong hier. Alles fake. Übersetzungen jetzt in den Comments. Hoffentlich. Redet mit uns. Sind die 3 Leute... Wären die alle in meinem 15-Foot-Cone drin? Willst du noch weitere Zivilisten umbringen? Nee. Die da sind, sind ja schon tot. Eben. Stimmt auch wieder. 2 davon. Der letzte nicht. Der quasi an meiner Flanke hier steht? Genau an deiner Flanke. Ist er wer dann? Wenn ich mich ein bisschen, wenn ich meinen Cone ein bisschen drehe? Dann würdest du den, der da vorne steht, nicht mehr treffen. Also du würdest in jedem Fall... Sag ich so, er steht weniger hier als. Also entweder treffe ich. Beiden oder die beiden. Ja. Ach, das ist alles furchtbar. Obwohl, ganz ehrlich, was soll's, das ist ein One-Shot. Von mir aus. Du triffst sie alle! Ja, dann gibt's Burning Hands ins Gesicht. Okay. Obwohl, da habe ich kein Shield mehr, ne? Wieso? Weil das mein letzter Einsatz ist. Obwohl, lass mich überlegen, wenn er hier ist, du triffst ihn auch. Du triffst auch. Ja, wenn du das so machst, dass du ihn auch triffst, würdest du auch Sestius treffen. Egal. Das ist ein One-Shot. Eben. Schon gezeigt, dass viele Leben sowohl von Zivilisten als auch Kameraden. Wie ist das, wenn ich eine Range-Attack machen würde auf jemanden, mit dem ich nicht im Melee-Range bin? Ja. Burning Hands ist ein Cone. Nein, warte mal kurz. Aber so. Dann habe ich dann trotzdem Disadvantage, weil ich mit jemandem im Melee bin, oder? Ja. Ja? Ach so, ich weiß es gar nicht. Sorry, ich höre auf mit. Ich hör auf. Das ist eine gute Frage. Ich höre auf. Weil das 10 Punkte für Gryffindor. Danke. Was ist die Antwort? Weil das wäre tatsächlich mal ganz gut zu wissen. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher. Ich weiß. Deshalb würde ich jetzt einfach mal for the sake of brevity sagen, nein. Also ich habe kein Disadvantage. Ich sage jetzt, du hast kein Disadvantage. Ich glaube, tief in meinem Herzen glaube ich, dass die Antwort wahrscheinlich ist, dass du Disadvantage hättest, aber... Okay, dann ich opfer mich für die for the greater good. Es gibt erstmal gibt es ein Scorching Ray. Obwohl, nee, ich... Ja, da ist ja noch eine Illusion von mir. Eine hat er noch. Ja, dann trifft halt einen Ray die Illusion, und? Stimmt, ich habe ja, stimmt. Dann gibt es so auf drei. Jeden Fall, ja, gibt es dann Scorching Ray. Okay. Drei Stück. Würfel deine drei Rays. Die Angriffe. Komm schon bitte, ey, jetzt. Das ist egal. Das ist eine, was habe ich? Drei. Da muss ich gucken. Das ist eine 15. Das trifft gerade. Und eine 16. Das trifft auch. Was war der erste? Der erste war 15. Achso, nein, das war so Damage. Der erste war 8 oder so. Oder okay. Ja, der erste war Wumpe. Gut, dann lass mich jetzt einmal kurz nachgucken. Der Würfel muss damit sein Duplikat. Okay. Schau, den du schießt. Scheint den richtigen zu treffen und puch, fliegt ihm in die Schulter. Würfel den Damage dafür. 3. Was mit deinem Mantel? Ist er noch aktiv? Ja, ja. Plus 5. Plus 2, also 5. Okay. Teil von seinem Mantel anfängt zu brennen und ihr darunter jetzt auch dieses teils Fleisch, teils Skeletale seht. Und der dritte, würfel den Schaden dafür. Der dritte? Ich werf 3 und ja. Der erste war eine 8. Der erste war eine... Ja, der erste hat auch nicht getroffen, oder? Ja. Der erste hat nicht getroffen, das war jetzt doch gerade der zweite. Und genau, jetzt der zweite hat getroffen und jetzt kommt der dritte. Ah. 4, 5 und 7. Okay. Du meinst, ist es insgesamt 7? Insgesamt 7. Okay. Auch der scheint das Duplikat zu verfehlen und trifft ihn. Fuck. Das dachte ich mir auch. Lass mal, schlägt es in seine Seite und Flammen schießen hoch, als er jetzt mittlerweile ein wenig wütend guckt. Ich bin auch noch nicht fertig. Hm. Ich benutze meine Meta-Magic und caste Quicken Spell. Okay. Damit wird aus dem aus Scorching Ray eine Bonus-Action. Ja. Und da geht's direkt nochmal los. Oh, nice. Das ist ja okay. Scheiß. Ist doch 3 hinterher, Würfel. Das ist eine 7, eine 9. Das trifft nicht. Das ist eine 9-10. Das trifft. Das ist eine 10. Das trifft nicht. Jetzt hau ihm das Duplikat weg. Und dieser Strahl trifft den Nebel und weiteres Duplikat zerfällt. Yes! Deswegen ist es etwas. Das war mein Go, würde ich sagen. Ja, mach ihn platt, ey. Gut. Damit sind die Zombies, nicht Zombies, die Darsteller. Sind die unfreiwillig Angestellten da. Na, so schöne Worte. Das ist gut, das habe ich nur noch mal ein Schild an. Zu Legade, du hast dich entschieden, sie. Ach, genau. Gut, dann greifen zwei davon dich an. Einer greift Ushepti an. Mhm. Im Ushepti ist das eine 13. Trifft nicht. Fifi-Trix ist das eine 8. Und noch eine 8. Ich hab noch sie mit ihren Dolchen nach euch stechen, die an dir abprallen. Und dir, ja, in diesem Mantel aus Flammen, jedes Mal, wenn sie zu nahe kommen, verbrennen sich so ein bisschen die Hände und gehen ein Stück zurück. Und sie verbrennt sich das, wenn er zwei schafft. Damit ist Turok, du. Jetzt, wo ich sehe, dass die Duplikate alle wechseln, laufe ich auf ihn zu und verpasse ihm eine. Okay. Kommst du eine Attack of Opportunity von Beppo? Yes. das ist eine 19. Trifft. Bist du jetzt nicht gleich tot? Ich bin halt die oh Backen. Alter, ich hab Schiss, sind, Mann. Sind 4 Piercing Damage. Alles klar. Ich begrenze und du einmal unter deiner Schulter, quasi in deiner Achselhöhle spürst, wie die Klinge einmal nach oben sticht, sich rauszieht. Du merkst, wie es glitschig unter deiner Schulter ist. Würde bewusstlos werden, aber halb Ork, once per day. Okay. Irgendwie, während du nach vorne taumelst, schaffst du es wieder hochzunehmen und siehst rot vor Augen, als du auf Beel zuläufst. Und dann gibt's hoffentlich aufs Maul. dann nutzen wir Second Wind. Und in dem Moment schlägst, wo gerade das letzte Duplikat durch den Scorching Ray verbrennt und du noch in das letzte Duplikat schlägst, in den grünen Nebel, der jetzt vollständig zur Seite geht. Die Dice sind nicht mit mir heute. Auf dieser Seite nicht irgendwie. Damit ist Sestius dran, noch ein Death Save. So in meinem Kopf wäre dann eine Riposte gekommen. Failed. Okay. Damit ist Beppo dran. Du läufst dir hinterher, du hast ein bisschen das Quietschen von den zu großen Schuhen. Ja. Und weiteres Mal mit seinem Dolch nach dir sticht. Allerdings verfehlt. Ja, Riposte. Oh, wichtig, ey. Und durchkratzend an deiner Rüstung. Riposte ist eine 21. Okay, das trifft. Dein Schaden. Mach ihn weg. 9. Das sah gut aus. Das sind 16 Bludgeoning Damage. Okay, nice. Allein. Du dich umdrehst, gerade als der Dolch ein weiteres Mal an dir vorbeigeht, umdrehst und ihm einmal quasi auf die Schulter schlägst. Du siehst, wie die Schulter knacken zur Seite nachgibt und die Flipflops an der Seite hängen. Ich habe immer noch. Verpiss dich! Messer in der Hand anguckt. Damit ist Ushepti dran. Letzter Slot. Könnte ich theoretisch Sleep so platzieren, dass ich den guten Turok damit nicht drin hab? Ja, würde ich sagen. Klingt doch noch ein Plan. Aber nach mir direkt ist dieser Wichser dran. Ah ja, komm. Ja, was soll's. Sleep. Ist auf Beels und Beppo. Danke. Nice. Das sind 14, 25, 26. 26, nice. Gute Nacht. Nice. Beppo. Du siehst, wie vorne an seinem Mund widerliche Blase bildet, die zerplatzt, als er nach hinten fällt. Und einmal, als er auf den Boden trifft, nochmal die. Damit. I hate clowns. Ist Beels dran. Er. Warum sein Slot hier langsam? Versucht ein Witchbolt auf dich zu feuern. Mit Disadvantage. Das Range ist eine 15, das zweite ist eine 12. Trifft nicht. Ja, du schaffst zur Seite auszuweichen, als. Obwohl, nein, tut mir leid. Das würde er nicht tun. Allerdings nehme ich den Angriff trotzdem als vergeudet. Aber Witchbolt wäre eine sehr dumme Idee an deiner Stelle. Nein. Dass du da einen kleinen Feuerball siehst, der an dir vorbeifliegt. In den hinteren Teil der Manege. Alles klar. Puh. Damit ist Fifi Tricks dran. Du. Warum hast du dich nicht 50 Tricks genannt? Ich hab Angst, hätte von 50 Cent. Du bekommst 6 Slashing Damage. Warum denn schon wieder? Jetzt um dich immer noch die Dolche kursieren und sich an den Seiten in deine Haut bohren. Jetzt will ich was nachlesen. Jetzt willst du was nachlesen, wo dein Zug anfängt. Nein. Ja, scheiß auf die zwei, die da vor mir stehen. Es gibt ein Firebolt. Okay. Auf Stabboy. Okay. Komm schon. Das ist eine 13. Fliegt einem vorbei. Warum? Nein, ja, Packung. Ich weiß nicht, wie viel er noch hat, ey. Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich sterbe. Dann cast ich meine Meta-Magic. Twin Spell. Okay. Und das kommt direkt noch ein Feuerbolt. Auch dieser. Fliegt an ihm vorbei. Damit. Ich wieder die anderen von deiner Erfrischungs- die anderen hier waren. Angriffe: zwei gegen Pfiffitrix, einer gegen Shifty. Yep. Das ist eine 17 und eine 8 gegen dich. Eine 17 und eine 8 gegen mich? Ja. Ja. Und gegen ist dich ist das eine 16. Die trifft. Okay. Jetzt sind das gegen dich. Ja, noch ein episches Ende. 5 Piercing Damage. Und gegen dich 3 Piercing Damage. Aber er kriegt 2 Schaden. Er kriegt 2 Schaden. Wollt halt hier 1976 damit. Und ich bin tot. Okay. In dem Moment, das Ende nach dir sticht, du bist bewusstlos. Ja. Echt? Und oh fuck. Ich hab noch, ich hatte 5, jetzt kommt er mit seine Maschine. Hand in Flammen aufgeht. Aber fängt zu brennen und er nach hinten kippt. Und auch du. Oh, ich hätte einfach Vorzeitkasten. Nach hinten kippst. Jetzt liegt's an unserer Maschine. Jawohl, Baby. Mit, Worst one shot ever. Ist Turok da? Das ist eine 18. Das trifft. Distracting Strike. Okay. Reroll. Das ist immerhin eine 3. Das sind wieder 16 Bludgeoning Damage. 16 Bludgeoning. Und der nächste Angriff, der gegen ihn gerichtet ist, hat Advantage. Okay. Hast du ihm jetzt, wenn er dabei ist, wieder zu zaubern, von der Seite knack, du nur auf Saves, ne? Fast hier in den Nacken schlägst und er einmal knacken zur Seite ein bisschen einbricht, ziemlich angeschlagen aussieht. Beppo da lebe immer noch. Sieht wie seine Hände so ein bisschen. Er träumt davon, als er noch ein normaler Clown war. Gut. Damit, das war Turan, dem Sestis dran, ein Death Save von dir. Tot. Das ist ein Natural One. Insta-Death. Die Dice sind so hart gegen uns heute. Was haben wir verbrochen? Gut, dass wir heute nicht die Story weiterspielen, ey. Ja. Sestis neben Beppo fällt. Und seht, wie seine Kleidung für einen Moment anfängt zu flimmern. Diesen wunderschönen Charakter-Sheet könnt ihr im nächsten Monat gewinnen. Er bringt, ich zerreiß meine immer, wenn ich sterbe. Ah, shit. Und dann weint er. On screen. Gut, damit ist Beppo dran. Beppo. Schläft weiter. Damit bist du Shepi dran. Ich kasse Infestation auf Beals. Okay. Der bekomme ich einen Constitution Saving Throw. Ist eine 11. Das hat nicht geklappt. Er bekommt 1d6 Schaden. Hä? 3. Das ist schon so schwer. Und er muss sich. Soll ich würfeln, in welche Richtung er sich bewegt? Oder? Ja, kannst du machen. Sagen wir, Norden ist da. 1, also nach Norden. Okay. Will you have Bock? Darf ich? Leider nein. Das ist unfreiwilliges Movement. Ja, das steht sogar im Spell. Kann aber er kriegt 3 Treffer. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Siehst du jetzt, wie sie sich aus dem Ohr dieser blutige, widerliche Tausendfüßler über sein Gesicht zieht und dann in seinen Mund wieder reinläuft und er bisschen Blut nach vorne hustet. Mit einer Bonus-Action setze ich Mordecai auf meine Schulter, okay, damit ich eventuell nächste Runde ihn benutzen kann, um meinen Gegner abzulenken. Okay. Oder da kannst du mir auch Helfen schicken. Damit es geht schon eine Weile hier. Es ist Beals dran. Ist eingelaufen. Es war eigentlich doch recht unpraktisch, dass er sich wegbewegt hat. Jetzt hat er nämlich keine Disadvantage mehr auf seine Range Attacks. Warum nicht? Weil er nicht mehr direkt. Nee, ah, oh shit. Sorry, aber. Alles gut. Infestation ist. Das andere hat einen Wisdom Saving Throw. Ja. Und den besteht er bestimmt. Normal. Streckt seine Hand aus. Nach dir. Nach Ushepti. Ja. A Natural 20. Das trifft. Gerade so. genau, Wack. Du bekommst 4 Necrotic Damage. Au! Er aus seinem Finger, dieser gräuliche Strahl, die Luft fliegt, glatt, dünn. Dich in der Schulter trifft, merkst du nochmal, pling, zu den Seiten weitere Zahnräder rausfliegen. Damit ist Fifi Tricks dran, gib mir ein Death Save. Oh, das ist zum Glück nur eine 2. What the fuck? Ja, das Kreuz ist nur vom letzten Kampf da. Okay, was, ach so, was für eine wacke Runde. Sind hier drin, ja. Jo. Geht hier rüber. Versuchen nicht anzugreifen. Weil ihr scheiß Wichser treffen nicht. wenn der Dungeon Master will, dass er sterben soll, was wir nicht treffen, ich will, dass die Leute, so dass die Leute irgendwas hinkriegen sollen. Wenn man auch irgendwas hinkriegen soll, wenn ich nicht treffen wollen. Ja. Bin voll bei dir, ey. So. Das hat nicht funktioniert, dann bist du Turok dran. Hinterher und hoffentlich aufs Maul. Siehst du, wie du an Beppo vorbeiläufst, der einmal mit seinem zu großen Schuh gegen dein Bein tritt. Das ist eine 11. Nein. Das reicht, glaube ich, nicht. Nein. Was ist denn hier los, hier? Ich weiß, dass ich den Kolben weg und impale ihn mit meinem Schusszahn. Ist Beppo dran, Beppo schläft, damit ist Ushepti dran. Ushepti macht wieder Infestation auf den Wichser. Okay. Was für ein Save nochmal? Constitution. Okay. Das ist eine 12. Das funktioniert nicht. 2. Und jetzt läuft er wieder von mir. Er bewegt sich wieder in eine Richtung. Norden ist ist sozusagen hierhin, Süden ist dahin, dann ist das Westen und das ist Osten oder so. 2, das heißt nach Süden, er würde sich auf Turok zubewegen. How do you want to do this? Ohne Scheiß? Ja. Yeah. Wow! Unepisch. Der war ja gerade also dieser. 33, 26, 10, 7, 4. Ich will, dass der Tausendfüßler, der gerade auf ihm. Kommt. Geht ins Ohr rein, kommt aus dem Auge, einen Auge aus dem roten Auge raus. Und geht ins andere rein. Yeah. Und dann fällt er einfach um. Seht, wie. Ein Füßler, jetzt gerade als er im Mund verschwindet, vom Moment nicht zu sehen ist, aus seinem Ohr rauskommt, vom Moment windet, die Nase wieder Eingang in den Körper findet, der Mann, der sich einfach nur noch das Gesicht hält, ich das eine Auge raus und dann anfängt mit diesem widerlich schmatzenden Geräusch, sich in das andere Auge zu bohren. Ihr seht, nicht direkt durchbohrt, sondern über dem Augapfel in das Auge kriecht. Seht, wie der Mann schreit und dann nach hinten fällt. Vor all die Lichter in der Manege ausgehen. Für einen Moment Stille herrscht. Dritte Stille. Sie seht, wie diese fast glänzenden, flackernden roten Lichter anfangen. Herum. So langsam zu drehen. Seht, es ist fast wie, als ob nur ein einzelner, dieses große Spotlight, in der Mitte von dieser Manege ist. Da drin sind die Bilds. Jetzt langsam unmenschlich mit diesen widerlich knackenden Bewegungen. Fast als ob er nicht selbst aufsteht, sondern einfach nach oben gehoben wird. Das war eine Stufe 1. Ihr seht. This isn't even my final. Ihr seht, dieser Punkt, dieser irisierende Punkt in dem einen Auge, brennt jetzt heiß wie Feuer. Fixiert euch, das andere Auge widerlich fast aus der einen Höhle hängt. Während ihr seht, wie Sestis langsam anfängt vom Boden aufzustehen, jetzt in eine dieser gelblich bläulichen Uniformen gehüllt. Bild's euch anguckt. Altare Kaltur Kulwatare Kilwateras Kontrolle. Seht die Kreatur sich umdrehen. Schleifend einen Weg in Richtung des hinteren Zeltausgangs macht. Figuren stehen ihm folgen. Als die letzte der Gestalten das Zelt verlassen hat, wird es ein weiteres Mal dunkel. Als ihr kurz blinzelt, steht ihr wieder auf der Lichtung. Das Zelt verschwunden. Um euch herum die einzelnen Dorfbewohner, die jetzt so anfangen, sich die Köpfe zu halten, Schmerz erfüllt, nach oben gucken und wird reinblicken und sich umgucken. Nee, in der Mitte davon, leider ohne Sestis. Aber die Gefahr scheint gebannt zu sein. Ich gehe erstmal zu ihm. Okay. Und 15. Stabilisiere ihn. Ich bin voll der Sanitäter hier. das kann ich doch schon. Soll ich nochmal raus? Also, wenn ich das mit dem verbinde. Nur reißt sein Hemd auf. So Dr. Saltberg. Siehst die ganzen Schnittwunden, nimmst das Hemd, packst es quasi nochmal quer um ihn herum und ziehst es schön fest, sodass er jetzt... Aber die Blutung scheint für den Moment gestillt zu sein. Lässt das Leiche ist auch weg? Ja. Er ist doch wieder aufgestanden. Heart of the court. Schade. Die Leiche hätte ich gerne mitgebracht. Sorry. So, verdammt. Ich frag gar nicht, was ihr damit macht. Das war meine letzte Chance, ein echter Junge zu werden. Schlimmer ist halt schwarzer Dreck. Also gut. Ja. Damit. Der Stab ist auch weg, ne? Ja. Schade. Es ist spät. Ja. Es ist 22 Uhr. Aber es ist geschafft. Danke für eure Zuschauertreue. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es war gegen Ende nicht zu zäh. Und ja. Völlig schreibt in die Kommentare, wie widerlich das war. Das war ziemlich widerlich. Gott sei Dank haben wir das mit dem. Ist das Schwein noch da oder ist es auch tot? Das Schwein ist da, aber es blutet schon langsam aus. Es hat schon ordentlich Stich kassiert. Ich möchte das auch noch stabilisieren. Okay. Ja, 19. Bis hin, guck dir das an. Schweine sind wahrscheinlich so ähnlich wie Menschen. Das weitere Stück ist deinem Rucksack, ein Stück Lein und bindest es darum. Und siehst ein paar Minuten später, wie das Schwein ein Auge aufschlägt. Oh. Hör mal. Unzufrieden, aber lebendig drunter. Und dann quiekt es. Und es quiekt so wie Beppo und deswegen kriegst du so ein. Beppo ist auch weg. Ja, das war's dann. Ja, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Das war tatsächlich, wir haben heute Morgen erfahren, dass Leon Fieber hat und deswegen war das alles. Vielen Dank an Linus, der das Ganze sich irgendwie an einem Vormittag alles ausgedacht hat. Gut, ich hoffe, das war Unterhaltung, die mindestens so gut war wie der Zirkus von Beetz. Und nächste Woche sind wir wieder mit Leon am Start und hoffentlich auch wieder mit Kira. Wir gucken mal. Und bleibt dran. Vergesst nicht, überall über Twitch Prime zu abonnieren, um dieses wunderschöne Explorers Pack Dice Tray zu gewinnen. Denn dieser Dice Tray, habe ich gehört, hat mir aus vertrauensvoller Quelle erzählt, ich habe tatsächlich gehört, wäre er auf der Titanic gewesen, hätten mehr Leute überlebt. Wahrscheinlich. Dieser Dice Tray besser als ein Rettungsboot. Es passen noch zwei Leute drauf. Zwei Leute, ja. Es gibt auch jetzt schon Nachahmer bei Jack Google. Jack hätte überlebt. Ja? Hätten sie am Ende nicht auf der Tür, sondern auf diesem Dice Tray gewählt. Das sind die Originals. Das sind die Originale. Mit etwas von unserem Blut, von Brians Blut wahrscheinlich mit drin. Ja. Schweiß auch. Riecht auch gut. Und Gobbo wächst und gedeiht, das habe ich noch vergessen. Wer uns bei Instagram folgt, kann das wachsen sehen, das kleine Tier. Ja. Gute Nacht und viel Spaß. Ich will Gabo behalten. Okay. Nein. Dann musst du ihn gewinnen. Nein. Peace. Peace out.